Guten Tag, willkommen bei den Weltraumaffen. Wir Schönen sind. guten Abend. Ja, wir sind jetzt erstmal nur zu zweit, aber vielleicht kriegen wir ja gleich noch wen dazu. Nämlich ich, der Caps Lock, und der Marsaffe ist auch da. Und der Orechow, da sagt uns der Geheimdienst, der ist auf dem Weg. Genau. Ja, dann schauen wir auch gleich mal rein mit unserem ersten Bonbon für heute. Ja. Die weiblichen Paläontologen kämpfen gegen Sexismus. Ja, es gibt ja kaum noch eine Disziplin, wo nicht gegen Sexismus gekämpft hat, wird. Und jetzt hat es auch die Dinosaurierforschung erwischt. Und wie Heat Street hier schreibt, haben die feministischen Paläontologinnen einen guten Weg gefunden, um ihren Unmut auszudrücken. Sie tragen nämlich jetzt Bärte. Falsche Bärte, so ein bisschen. Ist Weibsvolk anwesend? Nein, nein, nein, nein, nein, nein. 40 Paläontologinnen beteiligen sich an dem Projekt und tragen jetzt aus Protest halt Bärte, um darauf hinzuweisen, dass das Feld zu männerdominiert ist und dass Frauen da noch viel zu wenig sichtbar sind und so. Als wenn sich Dinosaurierknochen irgendwie oder Fossilien einen Gedanken drum machen würden, ob der, der sie ausgräbt, einen Schniepel hat oder nicht. Ich glaube, das ist ganz Ja. wichtig. Sollte man sich dringend mit beschäftigen. Ja, muss man, auf jeden Fall. Ich sehe jetzt noch keine Einblendung im Stream. Doch, die kommt, also während wir reden, wird das schon eingeblendet. Ah, okay. Ist ja eine Verzögerung von einer knappen Minute. Ah ja, nee, war mein Fehler, okay. Super. Ja, ist irgendwie ein weiterer Auswuchs von dem ganzen Blödsinn halt. Also, mir ist das, vor allem, sie kleben sich Bärte an, um als Frauen sichtbarer zu sein. Das ist mir auch noch nicht so ganz klar, weil der Bart ist, glaube ich, schon noch bei großen Teilen der Bevölkerung eher ein Symbol für Männlichkeit als für Weiblichkeit. Ja, das folgt wahrscheinlich der Logik von, wir sind jetzt Männer, weil Männer werden ja so unglaublich ernst genommen und die kriegen ja gleich irgendwie die Aufmerksamkeit und dann so nach dem Motto, hinterher kann man sagen, haha, ich bin gar kein Mann. Und dann sagen das, oh, jetzt sind meine Vorurteile hier irgendwie bekämpft worden. Und bla bla, irgendwie so denken die sich das wahrscheinlich. Was halt in dem Artikel auch noch vorkommt, ist eine Begründung, dass es in oder naja, so eine Anekdote, warum es in der Forschung halt so viel Frauenhass gibt. Und da wird ein gewisser Tim Hunt erwähnt, der ja auch ein Beispiel dafür ist, wie sehr Frauenhass im wissenschaftlichen Bereich ja, gang und gäbe und geduldet ist. Ja, wobei Tim Hunt, die Leute, die schon ein bisschen länger mit den Affen rumhängen, haben den Namen sicher schon mal gehört. Da handelt es sich um den Mann, der in Südkorea auf einer Konferenz für Technikerinnen gesagt hat, naja, Frauen im Labor, entweder sie heulen oder sie verlieben sich in einen. Und das hat er im Spaß gesagt und das wurde dann aus dem Zusammenhang gerissen. Der Mann hat einen riesen Shitstorm bekommen und musste am Ende seine Ehrenämter an der Uni räumen und solche Sachen, obwohl er natürlich hinterher rehabilitiert worden ist, weil die Wahrheit immer rauskommt. Aber ja, hier wird halt der gute Mr. Hunt auch nochmal als Beispiel genommen, warum man sich einen Bart ankleben muss als Paläontologe. The Bearded Lady Project. Challenging the face of science. Oh je, oh je, oh je. Ja. Ja, das war eine Schmunzelgeschichte, die aber zugleich ganz schön denken lässt, in welcher Zeit wir eigentlich leben. Also es gibt irgendwie so einen Smart Vibrator von einer Firma und da hat sich dann herausgestellt, wer hätte das gedacht, dass dieses Gerät, was hier irgendwie vernetzt ist mit einem Telefon, dass es irgendwie die Daten auch noch an den Hersteller schickt. Und ja, jetzt gibt es hier Schadensersatzklagen, weil das ja dann doch ein kleiner Eingriff in die Privatsphäre ist. War es Ja, schon aber lustig mit so, welchem ne? Hintergrund sammelt denn jemand Zahlen darüber, wie oft sich jemand einen wichst? Also, was genau bringt das einer werbetreibenden Firma oder sonst wem? Ich meine, ich weiß nicht genau, welche relevanten Daten da gesammelt werden. Ja, das ist eine gute Frage. Also ich meine, im Prinzip, wenn Leute irgendwelche Dokumente von einem Computer oder sowas abfragen, so, da ist der Aufschrei nicht so groß dabei. Ja, ist halt die Frage, ob das nicht vielleicht sogar noch ein bisschen schlimmer ist, weil ich meine, dass irgendwelche Leute sich eventuell auch so ein Gerät hier kaufen, das kann man ja noch irgendwo nachvollziehen. Aber ja, welche speziellen Ansichten jetzt jemand irgendwie hat, das sieht man, das denkt man sich jetzt vielleicht nicht so, wenn man eine Person einfach nur irgendwo auf der Straße kreuzen sieht, weil das ja so jedermann jetzt auch nicht unbedingt tut. Aber wenn man weiß, dass entsprechende Daten auf der Festplatte liegen oder so, dann kann man das ja schon dann nachvollziehen. Also unter dem Gesichtspunkt. Ja. Aber ich glaube, das war auch dieses Ding, was so verschiedene YouTuber irgendwie beworben hatten. Also es gab da auch so ein Sponsoring von irgendwelchen Make-up-Channels und so, die irgendwie das dann irgendwie Ja, so immerhin positiv 300.000 Stück verkauft sind positiv ja. dargestellt haben, wie so ein gewisses Candid oder so ein Zeug. So in der Art. Ohne da sich weiter Gedanken drüber zu machen und ohne das richtig zu disclosen, was jetzt im Endeffekt dahinter gesteckt hat. Und so eine bezahlte Werbung war. Ja. Aber tatsächlich mal heute was von BuzzFeed hier eingeblendet, Leute. Premiere. Yay, Krebs. Jetzt kommt der Fischer. Also es Oh, der Herr gab. Fischer, ja, der hat die Woche, es ist breitflächig diskutiert worden. Ich weiß nicht, hast du gesehen, sogar Sibylle Berg hat ihre Spiegelkolumne am Samstag dem Herrn Fischer gewidmet. Nee, die lese ich nicht so oft, die Frau. War aber interessant eigentlich, weil Okay. die ist ja zumindest nicht geradeaus nur eine Richtung, sondern die schreibt halt immer mal wieder, was sie denkt. Und hier war sie eigentlich eher auf Fischers Seite so ein bisschen. Der ist nun mal ein alter konservativer Mann. Und Naja. alles, was ihr mit den Artikeln erreichen wollt, ist doch euch selber irgendwie promoten. Also das fand ich schon eine relativ weise Einschätzung. Ja, es ging Ja. halt um dieses Interview auch. Nee, finde ich total bekloppt, schon alleine, weil ich den Fischer auch überhaupt nicht als Konservativen beschreiben würde. Also würde ich eher nicht so sehen. Ich finde den eigentlich ganz schön gemäßigt, den Typen. Ja, dann Also, erzähl doch mal die Geschichte von dem Interview. Die ja. ist ja sehr unterhaltsam. Ja, genau. Die Tageszeitung war halt bei Herrn Fischer und wie man sich das denken kann, ging es halt wieder darum, was er für ein unglaublicher Sexist ist. Und dieses Interview, in Anführungsstrichen, also, dass sie quasi, ja, ihn halt gefragt haben, warum er dann Frauen nicht leiden kann und so. Und dass man ihm das ja vorwerfen würde und so weiter. Das hat er nicht autorisiert, dass das nicht freigegeben werden sollte. Und daraufhin hat dann die Dame, die ihn da interviewt hat, quasi so eine Art Tagebucheintrag in der Taz veröffentlicht stattdessen, wo sie halt eben darüber schreibt, wie sie halt versucht, Herrn Fischer zu interviewen. Und das Ja, dann. er hat wohl drei Versionen von dem Interview bekommen von ihr und hat sie alle abgelehnt, weil er meinte, das hätte nichts mit dem zu tun, was er gesagt hätte oder was sie gehört hätte, so ungefähr. Ja. Also schon sehr merkwürdige Geschichte insgesamt. Also Ja, und jetzt gibt er hier quasi nochmal seine Sicht der Dinge wieder. Lass uns über ihr Verhältnis zu Frauen sprechen. Ein erstaunliches Sie Thema. schreiben ständig über Frauen. Ich schreibe ständig über Frauen und Männer. Manche Menschen meinen rätselhafterweise, ich hätte ein problematisches Verhältnis zu Frauen. Viele Leserinnen und Leser der Kolumne Fischer im Recht empfinden sie als frauenfeindlich. Also das glaube ich nicht, dass seine Stammleser ihn als frauenfeindlich finden. Vielleicht viele Leute, die ja Ja, ich irgendwie. glaube, sie meint halt die Leute, die das aus Empörung lesen, so wie ich Ja. Stokowski lese, weißt du? Naja, ob Die es die sich auch denken, gibt, weiß oh ich auch noch nee, nicht wieder mal. was vom Fischer, das ist sicher wieder so ein sexistischer Dreck. Das glaube ich noch nicht mal, dass die das wirklich lesen. Also wirklich wissen wollen, wie der selber, weil ansonsten kann ich es mir nicht erklären, wie die dann da ankommen, wo die irgendwie ankommen, aber wer weiß, ihr verdrehtes Hirn. Naja, es reicht ja, dass er halt nicht vorbehaltlos für ausnahmslos Gina Lisa aufschreie und den ganzen Scheiß ist, sondern sich rausnimmt, kritische Fragen zu stellen. Du weißt, wie schnell das als Harassment aufgenommen wird. Ja. Ja, der schreibt dann hier wieder gewohnt souverän, halt, das trifft nicht zu. Das ist so herrlich, wie er halt eben. Also, wir hatten damals auch dieses Dann lese Video. ich Ihnen mal vor, was Sie Wer. so geschrieben haben. Das Model Gina Lisa Lofing verdient ihr Geld mit dem Vorzeigen von dicken Brüsten. Ja. Nun mal, was soll das? Er hat doch recht. Ja, das hier im nächsten Abschnitt hier, der letzte Satz. Das ist unfreundlich, hat aber mit dem Geschlecht der betreffenden Person nicht das Geringste zu tun. Er redet einfach nur darüber, was die Person macht und nicht, welches Geschlecht sie hat. Ja, es gab damals auch dieses eine Video, das hatten wir ja auch gezeigt, wo er da interviewt wurde und Anne Wieczorek ihm eine Frage stellen konnte. Und die Frage, die sie ihm gestellt hat, war auch: Warum hassen Sie Frauen? Woraufhin er dann auch schön ausgeholt hat zu so einem längeren, von wegen so: Nee, ich hasse ja gar keine Leute und erst recht keine Frauen und so weiter. Und ja, es war auch sehr gut. Geht es Ihnen um Provokation um jeden Preis? Es ist ein Unterschied, ob man sachlich formuliert, dass sich jemand Geld in die Unterhose stecken lässt oder ob man sexualisieren von dicken Silikonbrüsten spricht. Warum? Das ist Ja, dicke, weil er die, hätte die ist. sexualisierend wären vielleicht irgendwie riesen Plastikmöpse gewesen oder so, aber dicke Silikonbrüste ist eine Beschreibung, die man, wie willst du das denn sonst umgehen? Die Also sind wie nicht willst du dick, die das sind denn? nur kräftig gebaut. Ja. Die haben nur Das sind. schwere Knochen. Ja. Ja, Mann, ey, ja, das ist sowieso wieder. Die haben halt entschieden, dass das sexualisierend jetzt ist. Und damit ist das dann Gesetz. Weil die sind Frauen und das sind die, die das entscheiden dürfen, was da irgendwie sexualisierend ist und was irgendwie nicht. Wenn Menschen mit dem Vorzeigen von überdimensionierten Geschlechtsmerkmalen und vorgetäuschten Signalen sexueller Verfügbarkeit Geld verdienen, liegt der Skandal nicht bei ihnen, sondern bei einer Gesellschaft, die dies honoriert. Tja. Und dann, warum schreiben sie so verächtlich über sie? Nee, eben nicht. Er hat halt nur die Wahrheit geschrieben, nämlich dass sie versucht hat, jemand anderen über den Tisch zu ziehen und über die Öffentlichkeit einen Hebel anzusetzen, einem Rechtsstaat. Guck der, die haben mich vergewaltigt. Auch wenn keine Beweise dafür da sind, bringt dir das ja immer noch Sympathie und Durchhalteparolen und so aus dem Publikum. Ja. Wie würden Sie reagieren, würde man Sie wegen Ihres Äußeren herabwürdigen? Kommt auch wieder von so einer, die sicherlich bei der Taz auch gerne über dumme weiße Männer schreibt. Ja. Ja, und ich kann mir das auch vorstellen, was er da drunter halt eben schreibt, dass er halt sowas auch bekommt. Ich meine, der Mann ist ja jetzt auch nicht gerade ein Leichtgewicht. Schreibt er ja massig und Buddha und was weiß ich. Ja. Aber Ja. das. Er nimmt es halt, wie man das auch nehmen sollte. Man muss halt drüber stehen. Also wenn man in der Öffentlichkeit ist, und das ist egal, ob man im Hassnetz, Internets oder in Leserbriefspalten oder auf dem Stammtisch deiner Partei irgendwie in der Kneipe in deinem Dorf unterwegs ist, wenn man irgendwie ein bisschen sich in die Öffentlichkeit stellt, wird man Gegenwind kriegen, und diesen Gegenwind kann man entweder aushalten und sagen, was stört die Eiche, wenn sich die Wildsau dran schubbert, oder man kann halt sagen, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, aber dann wird man nie was gebacken kriegen, weil Ja. man ständig ein Opfer ist. Ja, aber das hat diese Clique sicher so hingedreht quasi. Genauso wie jetzt mit diesem Ding mit der Caroline Emke. Das war da damals meines Erachtens nach auch sehr gut festgestellt, weil die ja quasi gemeint hat, so von wegen, ach, ich bin Lesbe, und da hat man so schwer an der Gesellschaft und der quasi geschrieben hat, dass das ja nicht stimmt. Ne? Also das diese Verfolgung da irgendwie von dieser Gruppe nicht stattfindet und es auch irgendwie keine Leute gibt, die irgendwie sagen so, oh, diese Lesben, die müssen weg oder so, oder das sind keine richtigen Frauen oder irgendwas. Also wesentlich Hier weniger, als man jetzt mit drückt es. Homosexuellen macht oder so. Also mit Männern. Diese Formulierung Rührung über sich selbst finde ich echt gelungen. Das ist eigentlich so eine politisch korrekte Form von dem Ausdruck Selbstmitleid. So. Ja, der Fischer kann einfach gut reden, ne? Also. Ja, ich glaube, deswegen hassen sie ihn auch so sehr, weil er es auch schafft, seine Hiebe in wirklich schönen Sätzen unterzubringen. Und auch so, dass man ihm oft keinen Strick draus drehen kann. Ja, ich würde das auch nicht als Angriffe bezeichnen, seine die Sachen, die er so sagt, auch wenn die manchmal bissig sind, weil im Prinzip habe ich bei ihm schon das Gefühl, dass es ganz ehrlich so seine Meinung ist, auf die er halt gekommen ist, nach Abwiegen und mit viel Empathie für die Leute. Also, wenn er halt schon über irgendwelche Beschuldigten halt redet und sagt, so, die sollen nicht irgendwie mit Vornamen angesprochen werden in der Presse oder so, oder das sind halt Beschuldigte und keine Täter, dass er halt immer wieder darauf hinweist. Also, das ist halt was du aus dieser Feministen-Clique halt nie hast. Da ist es immer gleich von wegen so, ja, hier alle böse, mach sie alle weg. Und ja, alles scheiße, ne? Jeder Spieleentwickler, der mal was Falsches gesagt hat, jeder Musiker, der die falsche politische Bewegung anscheinend unterstützt hat, dass er die unterstützt hat, den darf man dann nicht mehr hören, darf man nicht mehr lesen, darf man ein Spiel nicht mehr spielen. Ne? Ist persona non grata, muss man ausschließen. Und so jemand ist der Fischer halt überhaupt nicht. Und ich habe bei ihm halt auch überhaupt nicht das Gefühl, dass er konservativ ist. Ich glaube, ich halte ihn für einen sehr fairen, sehr empathischen, sehr offenen Menschen. Ganz im Gegensatz zu dieser ganzen Clique da halt. Feministin sind mit Ihnen befreundet? Ich bin eingeladen worden, mit Stokowski öffentlich zu diskutieren. Das habe ich abgelehnt. Aber das wäre auch böse geworden. Ich bin nicht an einem Schlagabtausch interessiert. Frau Stokowski schreibt über sich. Oh Mann. Wenn jemand sagt, mein Leben ist ein Beleg für den Zustand der Gesellschaft, dann finde ich das als ein wenig überzogen. Ja, ein wenig trifft Ja, gut. das ist halt auch Hat absolut er gerade der richtig. Frau Stokowski einen Strauß Narzissen geschenkt? Ich glaube schon, ja. Altherrenwitze, jetzt kommt das schon wieder. Altherrenwitze sind nicht sexistisch. Es wird so viel dummes Zeug geschwätzt, soll er doch einen dummen Spruch machen. Ne? So einfach ist es nämlich. Ja. Oh je. Ja, aber die Taz halt. Was will man erwarten? Oh ja. Ja, es haben sich auch ja, viele Leute darüber aufgeregt, dass hier die junge Freiheit ein Interview mit Dunja Ayali geführt hat, beziehungsweise Dunja Ayali sich hat interviewen lassen von der jungen Freiheit. Ja, eher Letzteres. Also ich habe jetzt, gut, ich weiß jetzt nicht, wie viele junge Freiheit-Leser jetzt so in meinem Twitter-Feed rumpirschen. Aber ich habe jetzt eigentlich niemanden gehört, der irgendwie gesagt hat, oh mein Gott, ihr habt mit Dunja Ayali geredet, oh, wie könnt ihr nur? Aber dafür umgekehrt. So wie zum Beispiel dieser Herr hier, den ich auch mit Namen einblende, weil er nämlich eine Person des öffentlichen Lebens ist, nämlich Abgeordneter im Niedersächsischen Landtag für die SPD. Und ja, der kriegt hier auf jeden Fall ein bisschen zu viel davon. Wie man hier lesen kann, schlimm genug in den Talkshows der öffentlichen rechtlichen Sender, jede Woche für Woche Rechtspopulisten. Ja, Nazis sagt man ja nicht mehr. Also hier wird gleich mal gleichgestellt. Ja. Also sofort das Lieblingsspiel der Linken. Rechtspopulisten sind Nazis, aber das sagt man ja nicht mehr. Nein, ja, das müssen wir auf keinen Fall. Wir sollten nicht mit den Feinden der Demokratie darüber sprechen, wie viel Freiheit sie gedenken, uns übrig zu lassen. Da gibt es nichts zu reden. Wir sollten lieber den Feinden der Demokratie irgendwie gar keine Freiheit lassen, ihre Meinung zu äußern. Das ist dann viel gerechter. Total. Das ist so unglaublich gerecht. Ich glaube, wir sollten einfach die SPD fragen, was okay ist. Ich finde auch toll, dass Facebook ja diese Emoji-Statusberichte da auch noch eingeführt hat, dieses Feeling annoyed. Ja, das ist jetzt Englische vom Archiv. Armselig, echt. Ja. Oh ja. Ah ja. Ah ja, schön, dass wir das reingenommen haben. Ich habe das letzte Woche schon gelesen und bemerkt gehabt. Das ist ein echt ein interessanter Text. Der CDU, SPD geht es wohl nicht weit genug mit der Bekämpfung von Hasskommentaren. Also, hier geht es nicht weit genug. Ja, also das zeigt halt, neue Kultur, dass uns nicht nur die Sozialdemokraten verraten, sondern auch die Union, wenn sie könnte, noch viel schlimmer wäre. Ja. Super. Ja, es ist notwendig, aber nicht ausreichend, soziale Netzwerke zu einem Berichts- und Beschwerdewesen zu verpflichten. Wir brauchen vielmehr umfassendere Mechanismen der Rechtsdurchsetzung im Hinblick auf das Strafrecht ohne Beschränkung auf einzelne Straftatbestände, ebenso wie das Zivilrecht. Der Staat muss dafür sorgen, dass die Bürger ihre Rechte durchsetzen können, wenn diese auf Internetplattformen verletzt wurden. Wie wäre es, wenn der Staat sich erstmal darum kümmert, dass die Leute im echten Leben irgendwie ohne Verfolgung, Unterdrückung, Angst, ich muss da wieder an diese Jesiden denken, die von den Libanesen aus ihrem Haus vertrieben worden sind. Irgendwie. Die sollten ihr Haus mal als soziales Netzwerk deklarieren. Dann. Ja. Wenn es um Worte geht, dann finde ich, bringt es zwar herzlich wenig, Gleiches mit Gleichem zu vergelten, aber auf jeden Fall sollte man nicht Worte mit Freiheitsstrafe oder gar wie hier die dann darüber reden, hier, dass private Identifikationsdaten dann weitergeleitet werden. So, das ist nicht gut. Das ist echt nicht gut. Denn die Folgen solcher Beleidigungen sind für die Opfer, die von einer nahezu unbegrenzten Öffentlichkeit diffamiert waren, besonders gravierend. Strafverschärfung. Also, wenn ich dann jemanden in Zukunft im Internet ein Arschloch nenne, ist das schlimmer, als wenn ich es auf der Straße tue, weil Da können das ja viel mehr Leute sehen, oder was? Also es geht darum, dass deine Mutterwitze jetzt kriminalisiert werden. Das sind wahrscheinlich werden das dann, also wenn man das so auslegt, ja, wie die hier das wollen, werden deine Mutterwitze wohl die generischsten und die wohl beleidigsten Diffamierungen im Internet sein. Denn sie sind generisch und von ihrer Natur her nicht auf irgendeine bestimmte Mutter angepasst, sondern einfach nur über eine Mutter. Unendliche Hate Speech. Das ist so. Nee, Mann. Unendliche Hate Speech, ja. Unendliche Hate Speech, ja. Wenn du da hier so bekommst, das so zugeschickt und dann platzt dir der Kopf vor Hate Speech. Was ist eigentlich, wenn ich die Hate Speech beleidige? Nee, das ist okay. Das ist wiederum okay. Ja, du wehrst dich ja dagegen. Aber eigentlich sollte das nicht der Fall sein, weil du ja so lahmgelegt wirst von der Hate Speech. Du kannst dich gar nicht wehren. Wenn die Hate Speech doch das Opfer meiner Beleidigung wird und in der Öffentlichkeit diffamiert wird, ist das nicht besonders gravierend? Aber hier, das, du verstehst das Prinzip immer noch nicht. Zwei Beine gut, vier Beine schlecht. Ach so, ja, stimmt. Nee, andersrum. Ja, doch, christliche Beine gut, atheistische Beine schlecht. Ich habe das schon verstanden, wie es in Deutschland läuft. Ja. Das ist so lustig, dass man hier jetzt irgendwie so die andere Seite davon sieht, dass wir hier ja Heiko Maas so bekanntlich kritisieren für seinen Ansatz und seinen also Entwurf, ja, Gesetzentwurf. Und CDU, CSU werfen ihm vor, die Initiative zu spät ergriffen zu haben. Ja, ja, wie die hier auch schon schreiben, dass sie das schon im Koalitionsvertrag stehen hatten, dass sowas passiert, weil du musst halt wissen, das ist bei denen schon länger so. Also es gab auch, also es reden ja viele Leute auch immer über diesen Paragraphen 166 StGB, halt den mit Beleidigung von Weltanschauung und so, den ich ja auch schon häufiger zitiert habe, dass der nicht mehr zeitgemäß ist, dass der weg muss. Und also die hatten auch schon mal vor ein paar Jahren einen Antrag, dass der nicht weit genug geht und viel mehr verschärft werden muss, weil da ja nur Leute verfolgt werden, die den öffentlichen Frieden gefährden, und es gibt ja noch viel mehr Beleidigungen gegen Religionsgemeinschaften, die dann überhaupt gar nicht strafbar sind, und das muss dringend ausgeweitet werden und so. Und das ist halt auch der Grund, warum für mich die CDU eine der letzten Parteien ist, die ich in Deutschland wählen würde. Der nächste Abschnitt ist auch sehr, sehr krass eigentlich, so von dem, was da drin steht. Es ist sein Versäumnis, also das Versäumnis von Heiko Maas, wenn die Regelung seines Gesetzentwurfs wegen der Notifizierung an die Europäische Kommission in dieser Wahlperiode möglicherweise nicht mehr in Kraft treten können. So, es geht wirklich, die geben einfach zu, dass sie das so schnell wie möglich durchdrücken wollen. Und du darfst nicht vergessen, dass Wahlkampf ist. Ne? Ja, ja, aber dass die das für diesen Wahlkampf dann so ansetzen. Ein Teil davon ist ja auch diese Fake News erzähle. Und das spielt ja da auch mit rein. Das wurde ja auch so formuliert in der Begründung des Antrags. Den hatten wir uns ja hier also nicht Antrag, diesen Vorschlag dafür. Wie war das? Referentenentwurf. Und das ist der natürlich, letzte. Das ist natürlich was sie jetzt schon brauchen, weil nach der Wahl ist es nicht mehr so nötig. Vor der Wahl ist nach der Wahl, ne? Umso mehr sollten wir aber in dieser Wahlperiode diejenigen Verbesserungen beschließen, die nicht der EU-Kommission gemeldet werden müssen, um eine Kultur der Verantwortlichkeit im Internet zu stärken. Ja, weniger Regulierung für sich selbst, mehr für die anderen. Ja, es ist auch lustig, ne, dass so überhaupt Gesetze der EU-Kommission gemeldet werden müssen. Als ich das gelesen habe, als ich das gefunden habe, habe ich mir echt so gedacht, so ich glaube, ich habe das irgendwie nicht hätte sehen sollen. Ich glaube, die haben das irgendwo so eine E-Mail halt an so einen Verteiler geschickt und auf einmal hat das jemand da gepostet. Naja, das ist schon eine Pressemitteilung, denke ich, ne? Das ist ja ihr Pressestatement. Schon. Ja, aber es liest sich halt für mich immer noch wirklich wie so ich kann es nicht glauben. Ja, die finden das aber richtig. Also, ja, das hast du ja auch bei diesem Kauder, dem Fraktionsvorsitzenden von der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, der äußert sich auch zu jedem Thema in der autoritärsten, beklopptesten Art und Weise, die man sich irgendwie denken kann für so einen Demokraten. Das war ja auch der irgendwie gemeint hat nach Charlie Hebdo, dass das natürlich nicht richtig ist, aber dass wir das natürlich auch nicht wollen, dass die Leute halt irgendwie was Böses gegen die Religion sagen. Ach, vor allem auch die Argumentation mit Verletzung online. Ja. Es ist doch echt interessant, dass Verletzung, wenn, also der Tatbestand der Verletzung ist ja im körperlichen Sinn dann, wenn du eine Verletzung nachweisen kannst. Ja. Das heißt, so hier ist die Situation, so ist sie passiert und hier sind die Verletzungen, die das halt bestätigen. Ja, ja, und aber online ist es so, ja, hier, es tut mir aber weh in meiner Seele. Oh ja, Menschenwürde und so weiter. Ja, nur das Interessante ist ja, wenn du körperlich eine Verletzung, so eine Situation halt hast und Verletzung untersuchst, dann tut eine Verletzung weh und ist gefährlich, egal wem sie zuteil kommt. Ja. Und bei Worten ist es dann auch ganz interessant, man könnte einfach so einen Test machen. Man lässt es einfach die Leute entscheiden und macht sozusagen so Umfragen. Ja. Nimmt dann so einen Satz, so einen Hate Speech Satz und lässt die Bevölkerung drüber abstimmen. So, ist das Hate Speech oder nicht? Wie soll man das regulieren? Das ist halt die zentrale Frage. Ja, der Vorschlag von mir jetzt gerade war dämlich, aber der zeigt halt schon, dass man das irgendwie regulieren muss und feststellen muss, dass es wirklich eine Verletzung ist und nicht einfach nur ein Wort, was jemanden verletzt hat. Ja, es ist halt ja so, dass die ganze Ausweitung dieser ganzen Begrifflichkeiten auf Sachen, wie Frau Künast ja auch sagt, nicht nur die strafrechtlich relevant sind, sondern halt auch auf alle möglichen anderen Sachen, die sowas wie Frau Witzorek ihr halt sagt, was auch irgendwie ganz furchtbar ist, wenn die armen Frauen da im Internet irgendwie gesagt kriegen, dass sie blöd sind und ihr Aktivismus für den Arsch. Und das spielt ja da halt auch immer mit rein. Also diese Hassrede gibt es ja so eigentlich gar nicht. Und deswegen wird es ja auch immer dann gerne vermischt halt mit diesen anderen Dingen, dass man dann, wenn jetzt einer das kritisiert, dann sagen kannst du, ja, bist du etwa der Meinung, hier Volksverhetzung wäre okay? Bist du etwa der Meinung, wenn man falsche Sachen über jemanden verbreitet, dann wäre das in Ordnung? Aber das Ding ist halt, die Sachen sind schon gegen das Gesetz. Und ja. Das ist wieder dann dieses Ding mit illegale Sachen verbieten. So. Ne? Wir wollen auch, dass im Internet keiner irgendwas Gemeines sagt. Der nächste Schritt wäre, dass auch keiner irgendwas Gemeines denken darf. Ja. Naja, die wollen halt überhaupt, dass keiner was Gemeines sagt, wobei die halt festlegen, was gemein ist und es muss nicht zwangsläufig strafrechtlich relevant sein. Es reicht aus, wenn die halt meinen, dass das gemein ist. Die gemeinte Gemeinheit. Oh Mann, das ist, also man vergleicht mal so zurück damals, als wir den Gesetzesentwurf da von Heiko Maas durchgegangen sind, wie groß wir das empfunden haben als Schritt. Und hier spielen sie es klein und sagen, der Gerichtsentwurf von Justizminister Maas ist ein erster kleiner Schritt in die richtige Richtung. Ja. Ein erster kleiner Schritt. So, wie viele Schritte und wie groß werden die dann sein und was ist dann das Ziel? Das würde ich zuerst mal gern erfahren. Das ist auch, okay? auch mit dem Nein heißt Nein-Ding. Also da ging es ja auch sofort weiter mit Ja und als nächstes braucht man ein Ja heißt Ja. Also wo das hinführt, kann ich dir sagen, OPEC, hast du V wie Vendetta gelesen oder den Film gesehen? Ja, kenne ich, ja. Und du meinst, wir werden alle mit Guy Fawkes-Masken rumlaufen? Hast du nee, schon wir sitzen dann im Knast. Oh, das meinst du auch. Oh, okay. Wird Natalie Portman da auch da sein? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das wird eher so John Hurt 1984 verfilmungsmäßig. Oh. Ja, wir reden hier wieder von so da hält uns irgendwer fest und zieht uns die Zähne raus und verlangt von uns. Ich würde Brasil bevorzugen. Das ist wenigstens ein bisschen skurril noch dabei. Ja, ich glaube, das wird bei uns eher so wie Life of Brian werden. So. So, mit der Hexe und so. Die populäre Front und die, Moment, die Hexe ist ein Ritter der Kokosnuss. Ach stimmt, sorry, ja. Ja, tut mir leid, okay, das vermischt sich alles bei mir. Ich bin ja halt nur ein armer Ausländer, tut mir leid. Es hat mich jetzt echt verletzt, nee, was du gesagt hast. Die Masche zieht ja nicht bei uns. Probier das mal bei Susie Grime oder André Teilzeit. Du musst gefälligst hier richtig über Monty Python reden oder du bist kein richtiger Deutscher. Da werde ich jetzt so rausgekickt aus dem Anruf. Hey, Amos E, yay! Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich den Typen ziemlich nervig finde und dass ich mir auch seine Videos kaum angucken konnte aus Fremdschämen. Aber liegt vielleicht also an der Stimme oder so. Aber trotzdem ist es natürlich, ja, also er hat es natürlich nicht verdient, dass irgendwie Dann da der Staat kommt und also irgendwie ihn einsperren will, weil er irgendwelche Videos gemacht hat und sich da über den Islam lustig gemacht hat. Und die waren ja jetzt auch, also das, was ich gesehen habe, war jetzt auch nicht nur Halligalli-Kram. Also er hat ja schon Dinge zitiert aus dem Koran und so. Naja, also AMC ist schon so ein sehr, sehr seltsamer Typ. Du hast schon recht mit den Aussagen, die du so gemacht hast bis jetzt, aber unter anderem hat er ja auch zum Beispiel ein Video gemacht, bei dem er wirklich ernsthaft so, aussagt, dass Kinderpornografie, wirklich Babypornografie, vollkommen legal sein sollte und dass Babys in der Lage sind, Konsens zu geben zu sexueller Interaktion mit Erwachsenen. Das hat er vollkommen ernst gemeint. Und das hat aber wenig damit zu tun, was hier halt mit seinem Okay. Gerichtsprozess da so ist. Das, was damit zu tun hat, ist, dass er Geld zusammenbekommen hat. Okay, er hat Geld zusammenbekommen, ja. Und ganz viele große YouTuber haben ihn unterstützt darin, so, das ist ja voll unmöglich, wie er in Singapur, wie du halt gesagt hast, wegen seiner Meinungsäußerung einfach ins Gefängnis gesperrt wird und das ist so unmenschlich. Er wurde auf Bewährung freigelassen. Und das Erste, was er gemacht hat, ist die Rahmenbedingungen ja, zu brechen und sich wieder sozusagen so zu provozieren ja, und sich wieder ins Gefängnis zu bewegen. Also er provoziert halt ständig immer weiter nach und es wurde halt schnell zu so einem Ding von, ja, er erlaubt sich einen Spaß auf buchstäblich die Kosten von anderen Leuten. Ja. Naja gut, ich meine, da steht Teen-Blogger. Wie alt ist der Mensch denn? Der Typ ist, ach, ich weiß gar nicht, ob er überhaupt 20 Jahre alt ist. Nee, Vielleicht ja, steht es aber nicht drin. dann ist es halt so ein typisches Ding. Ich meine, gibt einem Jugendlichen Aufmerksamkeit. Am Ende rasieren sie sich den Kopf und können nicht mehr singen oder so. Ja, Also. das war auch so vergleichbar halt der Trend, der mit Amos E. da so passiert ist. Der hat sich von guten Videos zu wirklich edgy Videos entwickelt, zu so wirklich cringe, also wirklich sehr schlecht so zu verarbeitende Videos. Hinter ihnen er aber vollkommen gestanden hat. Ja, ich glaube auch, der Typ ist auf jeden Fall nicht ganz frisch im Kopf. Aber naja, also auch da Aber hat man halt niemand wieder. sollte für seine Überzeugung eingesperrt Ja, werden. Das ist genau, wie mit das dem ist Dennis halt. Yücel, den ich auch nicht besonders mag persönlich, aber für dessen Freilassung ich trotzdem bin. Das ist halt das Ding. Und jetzt ist er halt eben nach Amerika gereist und hat da einen Asylantrag gestellt und dem wurde jetzt stattgegeben von einem Gericht in Amerika, also einem Asylgericht. Und Naja deswegen. gut, ich meine, der dürfte ja auch halt wahrscheinlich Verfolgung ausgesetzt sein ohne Ende, wenn er zurückgehen würde. Also ist das völlig in Ordnung. Ja, wobei, naja, im Prinzip kann man das ja so sagen, dass er halt eben einfach das Gesetz gebrochen hat von dem Land, in dem er lebt. Und das soll ja normalerweise keine Ja, aber da Voraussetzung würde ich schon sein. Unterschiede machen, ob dieses Gesetz, also das ist ja das, was man im Endeffekt politische oder religiöse Verfolgung nennt. Weswegen Ja, man das ist diesen halt das Typus halt Interessante jetzt meint. auch daran. Also ich bin halt auch der Meinung, dass es das richtig ist und ich würde mir halt auch wünschen, dass wir in Deutschland anstatt uns jetzt hier irgendwie zu sagen, so ja, nee, ist doch alles kein Problem, Bürgerkrieg, ach ja, Bürgerkrieg mit irgendwelchen Islamisten drin, das ist doch kein Ding, so die können wir doch alle aufnehmen und dann gucken, irgendwie was wird. Dass man sich halt auf solche Leute konzentriert, so wie wir das früher ja auch gemacht haben. Also alleine mit den vielen Iranern, die ich mittlerweile kennengelernt habe, die entweder in Deutschland geboren sind, weil ihre Eltern ja damals weg mussten oder halt eben selber noch aus der Zeit sind. Ja, aber das ist ja kein Thema in Deutschland, weil Religion ist ja prima und gesellschaftlich relevant und ja, wir müssen stärker gegen Hassrede vorgehen, auf jeden Fall. Und das war so ein kleines Fundstück von mir quasi letzte Woche direkt nach dem Stream. Wir hatten ja diesen Lutherflyer aus dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Und das ist hier die Werbeagentur, die den hergestellt hat. Und das ist hier extra eine Werbeagentur, die sich darauf spezialisiert hat, für irgendwelche NGOs und irgendwelche GOs, sagen wir es mal so. halt ja Publicity-Werbung und so weiter zu machen. Das ist deren Metier hier. Seit 1989, ach verdammt, jetzt bist du auf die nächste Seite gekommen. Ja. Was Also wolltest du ja, lesen die, hier? ja, hier genau diesen kleinen Text da. Seit 1989 sind wir darauf spezialisiert, gesellschaftspolitische, soziale und ökologische Anliegen zu kommunizieren. Verständlich, glaubwürdig und überzeugend. Ob sie nun richtig oder falsch sind, belegt oder unbelegt, ist vollkommen egal. Ja. Naja, sie haben halt von den Lobbyisten im Industriebereich gelernt, wie es geht. Und setzen das für ihre Zwecke ein. Okay. Ja, wenn man das halt so durchgeht, ist es halt jede Menge Bundeswirtschaftsministerium, Initiative, Bundesarbeitsministerium. Ja, die werden ganz gut gestopft vom Staat, ne? Mercator-Stiftung, ist ja auch so ein Ding von denen. Familienministerium, Gesundheitsministerium, Familienministerium, Arbeitsministerium, Landwirtschaftsministerium, Sozialverband Deutschland, Wirtschaftsministerium, Bundesarbeitsministerium. Fein, da geht Und unsere Kohle hin mit Naturschutzbund. dämlichen Hochglanzbroschüren, die dann beim Arbeitsamt oder sonst wo langsam in diesen Fächern verstauben, wo man sie eigentlich mitnehmen soll. Super. Das Corporate Design der AIDS-Hilfe. Hippe AIDS-Hilfe, Alter. Voll hip. Wir haben Genau. das mit Fokusgruppen getestet. Die sprechen alle drauf an. Ja, Think Auf AIDS. die AIDS-Tests. Genau. AIDS-Test per WhatsApp. Das schwarze Schaf. Der Kabarettpreis, das schwarze Schaf am Niederrhein. Oh mein Gott, wie heißt der Typ Thomas Mohr, glaube ich, ne? Dieter Mohr. Peter? Ist er nicht Thomas? Egal, Ach das ist ja, auf jeden Fall interessant. neues Handeln, die Also die haben Agentur. sozusagen die Broschüre gemacht und die Informationen dann verarbeitet und rausgestellt und so. Und ja. Genau. Neues Handeln. Ja, aber Also, wenn ihr mal eine Moritz. hippe NGO gründen wollt, dann wendet euch an neues Handeln und dann werdet ihr neu gehandelt. Alter, Am neuen Blogazin. Markt. Blogazin, ja, die haben Blogazin. Selbstmotivierte Flüchtlinge haben mein Handicap. Es ist mehrdeutig zu lesen. Also selbstmotiviert oder selbstmotivierte? Also so, die selbst, Selbstmotivierte. sich selbst motivierende Flüchtlinge haben ein Handicap oder die motivierten Flüchtlinge haben ein Handicap. Ja, dann würde ja aber ein Bindestrich dazwischen sein, wenn die selbst motiviert waren. Wenn du nicht selbst motiviert hast, ein Handicap. Ja, guck mal, wie freundlich er guckt. Und der hat ein Messer in der Hand. Also kann man aber keine Tomaten schneiden. Meinst du, Muss schon auf das Essen schauen. ja? Ja, das war ein Artikel von Ebel, der aber heute nicht da ist. Und deswegen weiß ich jetzt nicht, es geht auf jeden Fall irgendwie um die Flüchtlinge, die bei deutschen Unternehmen untergekommen sind. Und Einstellungspläne. War das nicht irgendwie so, dass irgendwie laut Statistiken zufolge 80% der hierher gekommenen Flüchtlinge, also ich weiß nicht, ob das jetzt nach Deutschland ist präzise oder nach Europa generell, sind nicht qualifiziert für so sogar ganz niedrige Jobs? Naja gut, der Typ steht irgendwie am Herd. Also das sind ja so Sachen, die kannst du während des Arbeitens lernen. So ein, also jetzt nicht Koch in dem Sinne, aber halt Hilfsarbeiten. Ne? Ja, aber dafür braucht Irgendwie. man ja Sprache und viele Leute haben sie nicht, entweder in dem ausreichenden Maße oder wollen sie nicht verbessern oder haben sie generell nicht. Naja gut, in der Küche vom KDW, wo der arbeitet, nehme ich an, arbeiten genug Leute, dass du das irgendwie hinkriegst über Dritte oder dass du halt jemanden hast, der beide Sprachen kann oder wie auch immer. Aber und es ist auch nicht so schwierig, jemandem zu erklären, wenn er einen Sack Kartoffeln schälen soll. Also. Okay, ja. Als Praktikanten kommen die dahin, okay. Ja, hier Dann scheitern an dreimal Nordmaier. Deutsch, Grundqualifikation, 18% der Erwachsenen, ein Berufs- oder Universitätsabschluss nach Heiderabad, um einen Able zu vertreten. Interessant. Also ich konnte mich auch mit der Statistik dann irgendwie geirrt haben, aber ich weiß nur, dass es eine sehr große Zahl war von Naja, Leuten, kommt ja die hin. Du hast nicht 80% anstellbar haben waren. nichts gesagt und hier steht 18% haben. Also kommt ja Ah, so, ungefähr ja, so hin. rumgedacht. So rumgedacht passt es schon, ja. Ja. Interessant, wie sie das umdrehen, ne? Das ist wirklich so Arbeit, sprachlich gesehen, von Framing. Du gibst quasi einen anderen Rahmen ein und kannst damit eine ganz andere Message ausstrahlen. Okay, die können halt keine richtige Lehre machen, weil die zu wenig verdienen. Das ist halt so. Ich meine, deswegen haben Lehrlinge bei uns halt meistens keine Familie, sondern machen das in der Zeit davor. Ja. Also, und dann auch Deutsch lernen fällt ihnen schwer, bitte. Sorry. Das Frauenbild passt Das ist. manchmal nicht. Das war sexistisch, was du gerade gesagt hast. Also, du bist gerade auf meinen Sexismus eingegangen, damit hast du ihn weiter salonfähig gemacht, ja. Motivation und Leistungsbereitschaft sind hoch, aber die Arbeit scheitert daran, dass sie es nicht schaffen, Deutsch zu lernen. Zeig mir doch bitte mal den Fehler in dem Satz. Hart motiviert, aber nicht auf Deutsch. Das ist nicht die reine deutsche Motivation. Die deutschen Tugenden. Sauberkeit, Pünktlichkeit. So. Ordnung. Ja, aber es zeigt auch wieder, dass halt einfach die Konkurrenz entsteht für die Leute, die eben an dem Ende des Spektrums arbeiten in Deutschland. Und die Konkurrenz entsteht nicht für die ganzen Leute, die mit Blumen geworfen haben und sich hinstellen und sagen, boah, wie kannst du nur? Möchtest du die alle ertrinken lassen? Ja. Also wenn das, wenn der Großteil der Leute, sagen wir, wenn die 80% da der Flüchtlinge hier alle perfekt Deutsch sprechen könnten und Englisch noch dazu, ne, dann würden sich diese Blogger aber mal Sorgen machen. Ja, so. Naja, was ist das hier? IS will Pakt mit linken Aktivisten. Was? Ja, klingt gut, oder? Auf jeden Fall. Dschihadisten wollen sich im Kampf gegen den Westen mit linken Blabla, Antifaschisten, bla verbünden. Naja, Aktivisten, gut, sorry, Antifaschisten. es gibt da ja eine alte Achse. Die RAF hat ja damals auch ich glaube, im Libanon oder in Jordanien mit PLO-nahen Kräften Ausbildungslager gemacht, wo die gelernt haben, wie man mit automatischen Waffen schießt und so ein Scheiß. Und die sind auch diese ganze Entführung von der Landshutmaschine damals und so, das war ja alles übergreifend organisiert zwischen den palästinensischen islamischen Gruppen und der RAF und anderen Fraktionen hier, wie hießen die Brigade Rosse oder Aktion Direct oder so, die es in Frankreich bzw. Italien gab. Ach echt? Ich da so, hä? Wirklich? Ja, die Krass. RAF, die ganzen Leute, die hier Baader, Ensslin und Co., die waren ich meine, es wäre der Libanon gewesen, Ich im weiß nur ganz wenig über die, Ausbildungslager. ich weiß nur wenig über die Rote Armee-Fraktionen, aber also ich würde schon sagen, dass der Plan, das zu machen, war schon zu der Zeit echt raffiniert. Raffiniert. Nee, aber also deswegen wundert mich das gar nicht, dass auch jetzt hier praktisch da so eine Achse, zumindest von der islamischen Seite. Ich glaube nicht, dass die heutige Linke praktisch darauf ansprechen wird. Dafür ist der IS ein bisschen zu böse, glaube ich. Obwohl es ja solche Ausschläge gab, wie da in England, wo sie bei der Studentengewerkschaft gesagt haben, nee, ihr dürft die ISIS nicht verurteilen, weil das anti-islamisch wäre. Ja, hier der Deso-Dog. Ja, also das ist halt hier über die Schiene Anti-Amerikanismus praktisch halt die Gemeinsamkeiten laufen und aber wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Kapitalismuskritiker in den westlichen Gesellschaften so dumm wären, diesen Schulterschluss Ja, mitzumachen. Was soll ihnen das also, bringen? naja, also ich bin mir eigentlich schon ziemlich sicher, dass dieses ganze, jetzt schon diese ganze Sympathie, die da teilweise herrscht, halt eben deswegen ist, wenn man so sagt, so ja, das sind ja alles nur die Probleme, die die haben, sind alle nur wegen dem bösen imperialistischen Westen und wegen Kapitalismus und so. Und in diesen Ländern ist halt keiner und deswegen sind die halt gut. Und das einzige Problem, was die haben, ist, dass es irgendwie von draußen reingebracht wird. Dass ich das irgendwie so versucht. Also ich glaube nicht, dass das so rational ist, wie du jetzt gleich denkst, dass sie dann irgendwie sich denken, so, wäre das jetzt klug oder so, oder wirklich irgendwie muss drüber nachdenken, sondern das ist dann, denke ich mal, eher so ein, ja, so eine falsche Tatsachenfeststellung, dass das ja alles nur extern ist, die Probleme, die die haben. Also ich sag nur, die André Teilzeit mit so einem, ja, das waren, die Briten sind schuld und in Wahrheit sind die gar nicht homophob in den islamischen Ländern. Und ja, also dieses ganze sich ein Kopftuch umbinden und den ganzen Tag irgendwie nur mit sich waschen verbringen, damit man fünfmal beten kann und so ein Kram, das sorgt halt alles schon dafür, dass sich kein Kapitalismus bei dir etablieren kann. Ja, das Bin Laden hat Chomsky gelesen hat. Okay, super. Das ist jetzt auch irgendwie kein Beleg für mich. Ja, außerdem, wer nimmt den denn schon ernst? Also jetzt ein Chomsky. Ich habe das Gefühl, dass der noch. Also. Ja gut, es war eine andere Zeit, als er Bin Laden ihn gelesen hat. Da war der noch ein bisschen angesehener, glaube ich. Ja. Also ich sehe diese Gefahr auf jeden Fall. Also wenn ich dann nur alleine überlege, wie viele Antifanten uns hier in unseren Kommentaren irgendwie immer sagen, so, das sei doch nicht schlimm, wenn die ihren Glauben ausleben wollen. Was haben wir denn dagegen und so weiter und so fort. Okay, ich suche noch mal kurz was raus. Weil ich gerade Bayerischer Rundfunk, da fällt mir noch was ein, was wir gar nicht dabei haben. Das Vermögen in Deutschland ist ein gesetzloses Vermögen. Sie haben uns unsere besten Köpfe geraubt. Wie viele arabische Wissenschaftler arbeiten hier? Und wir sind ihre Sklaven, wir sind Immigranten, das heißt moderne Sklaven, wir sind Tellerwäscher, Straßenkehrer. Für uns bleiben nur die Krümel, wir können ihnen gar nicht so viel wegnehmen, wie sie uns schulden, sagt Sheikh Fizazi, ein Prediger. Ihr seid hierher gekommen, Leute. Also erstmal Wir ja haben euch eben das. nicht geholt. Sklaven werden gegen ihren Willen irgendwohin verschleppt und dann dort festgehalten. Und wir halten euch nicht fest. Das ist nämlich der zweite Punkt. Wenn der Sheikh Fizazi gerne in der Der Scharia wichtige leben will, Punkt, kann er das machen. Der muss nur in ein Flugzeug steigen. der wichtige Punkt mit Sklaven ist nicht zwangsläufig, ob sie geholt wurden, also wider ihres Willens oder mit ihrem Einverständnis. Das haben ja auch einige Leute gemacht, die waren halt so hoch verschuldet, dass sie sich halt buchstäblich in Sklaverei verkauft haben, um irgendwie die Schulden abzukaufen. Dann sind sie da stecken geblieben. Das war in Russland halt der Fall mit den Sklaven dort. Und das Interessante an Sklaverei ist halt, dass diese Menschen nicht als Menschen wahrgenommen werden, sondern als Gegenstände. Das bedeutet, dass sie keine Menschenrechte zugerechnet und angerechnet bekommen. Wenn dieser Prediger wirklich hier von Deutschland geredet hat oder von irgendeinem westlichen Land, ja, von den Leuten dort, dann ist das per Definition nicht tatgerecht. Das ist nicht der Fall. Kann der Feminismus die Welt retten? Genau, das ist jetzt die Frage. Also, wo wir gerade beim Bayerischen Rundfunk waren, der Bayerische Rundfunk veranstaltet ja auch diese Aktion Zündfunk, diesen Kongress, über den wir ja auch schon mehrfach gesprochen haben, weil das Das jedes ist so ein Jahr halt bisschen eben wie eine auf, Kinderrepublika. ja, so eine Art noch schlimmere Republika eigentlich ist. Also kleiner, aber dafür auch konzentrierter. Also wirklich nur noch das Krebsigste vom Krebs. Und unter anderem halt eben hier auch die Fräulein Antje Schrupp mit ihren wunderbaren Zitaten: Wir dürfen nicht so viel über Benachteiligung reden, weil das ja quasi eh egal ist. Und das, was wir wollen, ist der Maßstab für Feminismus. Und ja, hier Wir geht es jetzt. kriegen den Hals nicht voll. Genau, wir können den Hals nicht voll genug kriegen. Die Frauenbewegung ist meiner Meinung nach momentan diejenige soziale Bewegung, die tatsächlich am ehesten diese zivilgesellschaftlichen Proteste organisieren und modernisieren kann, gerade weil Moderieren. sie eben differenziert denken kann und nicht mit klaren einheitlichen Forderungen auftritt. Was? Das ist ein Widerspruch. Aber allein diese Machtformulierung, ne? Also die einzige Bewegung, die organisieren und moderieren kann. Das heißt, entweder ihr tanzt nach unserer Pfeife oder ihr verpisst euch. Ja, und nicht Gerade mit weil. klaren einheitlichen Forderungen auftritt. Ja, gerade weil sie eben differenzieren kann und nicht mit klaren einheitlichen Forderungen auftritt. Das ist ein Ja, das Widerspruch. Wort differenzieren hat bei diesen Leuten doch eh keine Bedeutung. Also für mich klingt das so wie, ja, wir sagen euch, sagt uns einfach, was euch stört. Wir sagen euch, warum es sexistisch ist und kein Widerspruch zum Feminismus. Und weil wir alles erklären können, solltet ihr uns komplett vertrauen, dass wir uns um alles kümmern. So, gebt uns Macht, Aber gebt uns Einfluss. ich erinnere mich an Matheunterricht mit Limes, ja, mit der Flächenberechnung unter einer Kurve, ja. Und da nimmt man ja auch die Differenz zwischen dem einen Balken quasi, zwischen dem einen Punkt und dem anderen Punkt und hat das dann so sagen als Differenz und macht damit halt Zeug, ist egal, ja. Aber worauf das hinausläuft, ja, ist, dass man da ja gegen unendlich läuft, ja, und aber halt wirklich vielleicht nie wirklich, wenn die Kurve halt zu null geht, bei null ankommt. Also, dass man halt immer weitermachen kann. Ja. Und das ist halt echt so dämlich. Ich gebe doch schon wirklich zu, dass Feminismus nie aufhören wird, weil er eben Differenz denken kann und nicht mit kleinen Forderungen auftritt. Echt toll. Ei, toll. Ei, ei, ei. Antje Schrupp. Ja, das ist von Don Alfonso. Eigentlich nur mal wieder ein bisschen Werbung. Ja, nicht immer, wenn wir ihn einblenden, hat sich dieses Mal hier links unten in die Media und diesen ganzen Gegensätzen. Also, es war eigentlich sein Beitrag, ist eigentlich ein Weltraumaffenstream in Text, sagen wir es mal so. Also, er zeigt halt irgendwelche Sachen wie das mit dem Schulzzug und so ein Zeug, dass halt eben die Leute, die da einmal drüber reden, dass man Demokratie stärken muss, dass es nicht geht, Gewalt anzuwenden oder so, dass die halt bei ihrer Opposition das alles komplett über den Haufen werfen. Und da halt wieder egal ist. So. Hauptsache, die Zugehörigkeit stimmt. Aber Pfeil halt Qualen. Und das ist hier auch ein bisschen der Anlass gewesen, dieses Ding von der Verdi, dass die hier echt schreiben. So einen Leitfaden haben sie zwar zurückgezogen, aber halt eben rausgebracht hatten, so einen Leitfaden, wie man mit Rechten in seinem Unternehmen umgehen soll. Und da gibt es dann hier so Punkte wie, Pfeife mag es auch nicht. Gibt's Der denn hier? Feibel sitzt 3 Meter von mir entfernt, guckt mich an und miaut. So nach dem Motto: Komm jetzt hierher und spiel mit mir. Setz den blöden Kopfhörer ab. Och ja. Ich gehe mal Leckerchen holen. Ich bin gleich wieder da. Outing in außerbetrieblicher Öffentlichkeit. Rechtspopulistisches Engagement der Person bekannt machen und ächten. Achtung, aufpassen, dass Rechtspopulisten nicht als Opfer oder Märtyrer wahrgenommen werden. Ja, ich glaube, das könnte schwierig werden. Also. Ja, dann geht es mit Netz gegen Nazis. Das ist ja von der AA-Stiftung. Ja, und hat der Schulzzug, wo man die Politiker da überfahren kann. wo sie sich dann drüber freuen, was sie hingekriegt haben, irgendwelche anonymen Leute. Jetzt hat er gerade was gekriegt. Dann schreibt er ja auch, Parteien und Gewerkschaften haben als Organisation genug Mitglieder, um als soziale Netzwerke zu gelten. Das ist auch ein interessanter Ansatz. Also schmerzhafte Millionenstrafen. Ja, grundsätzlich hat er nicht Unrecht. Also den Ansatz finde ich sogar sehr interessant zu gucken, inwieweit das so auch funktionieren würde. Ja, das ist hier die Kriminalitätsstatistik für Nordrhein-Westfalen für 2016. Und es war auch was von Ewel, das ich mir jetzt noch nicht durchgelesen habe. Aber vielleicht, wir können es ja mal überfliegen. Ich scrolle hier einfach mal durch. Ist ja sicherlich bestimmt auch dann irgendwo noch mal eine Übersicht. Die nicht deutsche Bevölkerung. Gibt das hier schon welche? Ach, allgemeine Angaben. Also es gibt keine 2 Millionen kriminelle Ausländer in Nordrhein-Westfalen, ja. Strafen insgesamt runter. Strafen gegen die sexuelle Selbstbestimmung sind gestiegen. Stehe insgesamt. Tatmittel Internet. Ja, das ist die prozentuale Verteilung. Also jede Menge Diebstähle. Da haben wir da die Sexualdelikte mit 0,7%. Manchmal bei der Diskussion in den letzten Monaten könnte man eher meinen, dass das Dass das komplett 28 anders wäre, Prozent ja, sind. genau. Genauso könnte man sich jetzt auch hinstellen und sagen, irgendwie, naja, im Gesetz steht ja jetzt nicht genau, was man nicht stehlen darf. Ne, weil sie sich ja bei den Sexualkram auch irgendwie dran hochgezogen haben, an diesem ganzen, von wegen, wo darf man wen anpacken oder so, steht ja nicht im Gesetz. Und wenn man überraschend anfasst, dann ist es nicht strafbar oder irgend so ein Kram. Und es kam ja halt von dieser Schwelle, die es früher gab, dass es halt ein Jahr Mindestfreiheitsstrafe war. Und ja. Aber genauso könnte man jetzt halt eben auch sagen, so, naja, ist jetzt überall hier Diebstahl. Da müssen wir jetzt aber nochmal irgendwie regeln, wie lange man jetzt was anfassen darf, bevor das als Diebstahl gilt oder irgend so ein Kram. Das macht auch keiner, weil es schon vernünftig geregelt ist. Und da, es gibt auch es gibt jetzt auch keine NGOs, die irgendwie wie Pilze aus dem Boden schießen, um irgendwie zu sagen, bringen den Leuten bei, dass sie anderen Leuten nichts wegnehmen dürfen oder so. Das müsste man ja jetzt eigentlich auch erwarten. bei dem Also ich muss sagen, ich hatte mal einen Wohnungseinbruch hier und danach hätte ich gut irgendwie Unterstützung gebrauchen können, weil da fühlst du dich erstmal überhaupt nicht mehr wohl, ja, für ein paar Tage. Aber hat jetzt keine Selbsthilfeorganisation zur Opfer Nachbereitung, keine Ahnung, mich angerufen. Ja, oder irgendwelche Leute, die sagen, wenn... Waren wahrscheinlich keine rechten Diebe. Wenn die Hakenkreuze hier hinterlassen hätten, hätte ich eine ganze Bude voll gehabt mit Leuten. Oder irgendwelche Leute, die sagen so, ja, hier, wenn du dir schon was anguckst, was andere Leuten gehört, dann muss das ja auch schon als Diebstahl gelten am besten oder irgend so ein Dreck. Oder Wortdiebstahl oder so, wenn du nur davon alleine redest, so, dass du jemandem was klauen könntest oder irgendwas gut findest, was irgendwer anders hat. Man muss das doch auch schon von Gesetz wegen irgendwie, weil da fängt es ja an, ne? So fängt es an. Also was der Abel noch im Forum dazu geschrieben hat, ist, dass es irgendwo Extremismus in Zahlen gibt und dass es da einen hohen Anstieg von islamistischen Organisationen gibt. Wie viele Leute sind denn an Hate Speech, Herzinfarkten gestorben? So, einfach alle. Die noch rumlaufen, sind jetzt Walking Dead. Dieser eine Kasper da in Amerika, der jemanden verklagen will, weil er ihm auf Twitter so ein epileptische Anfälle auslösendes Bild getwittert hat, den haben sie jetzt wohl wirklich rausgesucht und es soll einen Prozess geben gegen diesen Menschen, weil der wusste, dass der das Gegenüber dieses Problem hat, dass wenn er solche bestimmten Lichtmuster sieht, er einen epileptischen Anfall kriegt. Ja, das habe das auch mitbekommen, habe da auch eine Zeit lang eine Position gehabt, dann hat sich das gekippt. Zuerst dachte ich mir so, ja, das ist halt schon asozial, das zu machen und das sollte man nicht machen, da geht es auch, selbst wenn man das als Humor erklären möchte, schon zu weit. Aber andererseits, also selbst wenn man der Person wirklich Hands auswischen will, muss man da schon einfach Grenzen setzen für sich selbst, ja. Aber andererseits ist das auf Twitter mit den GIFs wirklich so eine Sache, ich weiß viel zu wenig über Epilepsie, um darüber selbst urteilen zu können, aber so ein kleines Fenster, worauf man auch erstmal selbst draufklicken muss, ja, denn die Tweets kamen ja alle schon mit hier, stirb doch an Epilepsie, du Sau, ja, solchen Aussagen halt, wirklich schon andeuten darauf, dass man die Person wirklich provozieren will. Warum schaut man sich dann diese Dinge an? Also diese Tweets dann. Ich bin mir halt nicht, sagen wir es mal so, komplett sicher, ob das nicht teilweise selbst die Person halt einen Fehler gemacht hat und damit reingespielt hat. Ja, aber also das Problem ist, dass das halt einen Präzedenzfall für ganz andere Leute schaffen kann, ne? Weil wenn diese Epilepsie über Internet möglich ist, dann ist ja auch PTSD möglich. Und es gibt ja auch schon Leute, die PTSD auch über Twitter haben. Ja, es gibt da halt eine Person, die ich da kenne. So, das ist auch so total schwachsinnig. Die schon kennst. Du kennst Julia Schramm? Nee, das ist nicht Julia Schramm, das ist eine andere Person. Es gibt wohl mehrere. Dann muss das Phänomen ja stimmen, ne? Ach, Mann. Roheitsdelikte. Vielen Dank. Tatmittel Internet. Ey, haben die ganzen nigerianischen Prinzen mal eingebuchtet? Und die Leute aus Spanien, die eine Erbschaft von mir gefunden haben. Hier wird es dann interessant, wie viele Tatverdächtige. 2500 Frauen weniger tatverdächtig. Dafür 5000 Männer mehr tatverdächtig. Davon Deutsche und Nicht-Deutsche, was halt nicht viel aussagt, leider. Man sollte nicht nach seiner Nationalität, sondern nach seiner Kultur irgendwie da eingetragen werden. Das wäre viel aussagekräftiger. Oder warum nicht einfach nach allen möglichen Features, nach allen möglichen Eigenschaften, die man feststellen konnte? So, damit man wirklich so eine breite Ansammlung an Informationen hat zu Leuten, die darin verwickelt waren. Aber das wäre ja rassistisch. Das wäre ja so wie Racial Profiling. Das ist doch nicht Racial Profiling. Die machen das doch schon alle sowieso. Die schreiben ja selbst beim Formular dann doch drauf, welche Ethnie bzw. Hauttonfarbe irgendwie die Person da hat. Zumindest macht man das in Amerika so. Ich weiß nicht, ob man das hier auch macht. Aber da steht dann halt schon drauf, so Hautfarbe, weiß, schwarz oder so. Ich Steht glaube, das schon das macht da. man in Deutschland nicht so. Ah, okay. Also da steht vielleicht die Staatsangehörigkeit drauf, aber Ah, irgendwie ja, so ein okay. Feld Rasse gibt es, glaube ich, in Deutschland nicht. Rasse, nicht arisch. Ja, also in Amerika heißt das ja so. Ja, genau. In Amerika hat man halt wirklich sehr, sehr viele eben auch auf Ethnie abgestimmte Faktoren und Eigenschaften, die man da einträgt. Okay, es sind jetzt insgesamt alle Opfer, ja. Da gibt es dann hier auf jeden Fall den Vergleich nach Geschlecht. Ist hier also 40.000 fast mehr Männer als Opfer. Hallo, seid ihr noch da? Ja, sorry, ich habe mich nur gemutet gehabt und habe dann geredet, habe nicht verstanden, was abgeht. Bei Opfer-Tatverdächtigen-Beziehungen, so vom Opfer aus gesehen, bei der Tabelle hier, da finde ich sonstige, zum Beispiel Lebenspartnerschaft, Ehe oder so ehemalige Ehe oder Lebenspartner, da ist ja das eigentlich der Begriff eher für Schwule, oder? Also für schwule Beziehungen, ne? Lebenspartnerschaft. Ja, deswegen machen sie das ja auch mit einem Schrägstrich. Okay, genau. Weil das dann auch so schon andere Statistiken noch bestätigt von Gewalt in Beziehungen zwischen Männern und Frauen, also so Mann-Frau-Beziehungen und Mann-Mann- und Frau-Frau-Beziehungen. Und Frau-Frau-Beziehungen sind halt deutlich gewaltsamer und aggressiver und halt ja, so gefährlicher halt. Deswegen glaube ich, ist das hier auch so widergespiegelt. Kann aber auch nur so ein Zufall sein halt. Aber dann auch wieder, da gibt es doch auch dieses geflügelte Wort, dass die meisten Übergriffe passieren im direkten Umfeld etc. pp. Das stimmt aber laut der Statistik hier auch wieder nicht. Ich meine, das sind jetzt hier alle Gewalt oder ja, Gewaltverbrechen. Aber offensichtlich kann man deutlich öfter von jemandem auf die Fresse kriegen, den man vorher nicht kannte, als von seinem Ehepartner. Ja, ich halte Ja, das auch für klar. ein Gerücht. Also. Ja. Ja, ich glaube, das geht eher so um Gewalt als Erziehungsmaßnahme vielleicht, so könnte ich mir das vorstellen, aber auf jeden Fall nicht einfach nur Gewalt als so Gewalt, ja, du Das ist wirst nicht hier von deinem aber auch Opel nicht. überfallen, ja, Ich was soll das? Oder glaube, von das ist irgendeinem hier aber auch Freund von nicht einem. nur. Das ist aber jetzt aber nicht nur Gewalt, glaube ich. Also. Doch, hier Opfer einer Straftat gegen das Leben, gegen sexuelle Ach so. Selbstbestimmung, Hoheitsdelikt oder Straftat gegen die persönliche Freiheit. Ich habe das mir jetzt mal mit Gewalt umschrieben. Ach so, ja, Okay. stimmt, ja, dann ist richtig, ja. Ich dachte jetzt, dass da Betrug oder sowas auch mit bei war, ja, aber dann. Nee, nee. Und dein Okay. Opa zu dir sagt dir so: Gib mir dein Taschengeld. Die Aufklärungsquote steigt stetig hier. Nee, sie geht rauf und runter, okay. Aber es gibt doch weniger Kriminalität, sagt man uns immer. Warum gibt es denn nicht wirklich weniger Kriminalität? Tja, muss wohl an den Nazis liegen. Zugabnahme minus 3,2%. Ach so, Verhältnis jetzt von bekannt geworden zu aufgeklärt. Oder? Ja, das war ja, wenn ich das jetzt richtig sehe, war es ja der größte. Ach, nee, hier gibt's. Ach so, jetzt von nach hinten hin der größte Sprung in der Tabelle hier, oder sehe ich das falsch? Nee, du hast schon recht. Also minus 3,2 ist der kleinste Wert aus der Tabelle. In dieser Spalte, ja. Und der größte Wert ist 6,2. Bei 2002. Womit das wohl zusammenhängt, Das wäre jetzt aber weiß ich gut, gar wenn es positiv nicht. ist, ne? Dann ist Zunahme in aufgeklärten Fällen, oder sehe ich das falsch? Genau. Das sind von bekannt gewordenen Fällen sind aufgeklärte Fälle so und so viele geworden. Und im Vergleich zu, ich nehme mal an, im Vergleich zu dem vorherigen Zeitraum Zunahme oder Abnahme. Ja, alles Aufklärungsquote und so ist jetzt nicht so spannend. Aufgeklärte Fälle. Genau, aufgeklärt, i. Uiuiui, das Ding ist ja echt lang, Mann. Ja, es ist Also, eine. wie gesagt, das, was wo es Abel wohl drauf ankam, war halt die Zunahme des islamischen Extremismus um 50%. Das sind jetzt die Also, Opfer. hier haben wir, ach so, Staatsangehörigkeit der Opfer, ja. Ja, prüf mal ein Privileg, OPEX, Russische Ja, ey, Föderation. nur 0,5%. 0,3% von euch werden 0,3%. 0,5, oh sorry, 0,5 habt ihr Anteil an den Opfern. Ah, stimmt. Oh ja, ich bin 0,5% aller Opfer bin ich. Hör auf mit der Identitätspolitik. Hör auf, du 0,5% Opfer, du. Ich bin zu 0,5% Opfer, ja. Gib mir Geld. Genau, spendet OPEX Patreon. Seit ich OPEX kenne, komme ich günstig an mein Heizöl. Sag das doch nicht so laut. Ich wollte eigentlich nur deinem Business helfen. Ach so, ja, genau, danke sehr. Ja, genau. Ich verkaufe Öl direkt aus meiner WG, Alter. Ich weiß nicht, wollen wir jetzt, das geht noch ungefähr 3 Millionen Seiten. Tatverdächtige, jetzt ist es wieder interessant. Aber das ist ja, Verdächtige sagt ja auch jetzt wieder nichts aus eigentlich. Nicht wirklich, ne. Ich finde das auch interessant, dass sie bisher jetzt nur die Opfer aufgesplittet haben nach Herkunft. Ja, hier fehlt uns echt ein Able momentan. Senioren als tatverdächtig. Naja, Kriminalität hat ja wohl kein Alter. Oha. Oha, ja, ich, sorry, das war echt Ageism von mir. So, tut mir leid. Muss wohl meine Privilegien checken, so die 0,5% an Opferdasein sind mir wohl zu Kopf gestiegen. Ja gut, aber wir arbeiten auf eine Verdopplung sozusagen hin bei den nicht-deutschen Tatverdächtigen, wenn der Trend so weitergeht. Im Vergleich zu vor 10 Jahren, ja. Jetzt würde hier so ein Social Justice Aktivist fragen, was ist denn bitte Deutsch? Ja. Nee, der würde sagen, das ist alles nur, weil wir deren Länder ausgebeutet haben. Deswegen kommen die jetzt hierher und dann muss man ihnen das schon nachsehen. Ah ja, das sind sozusagen Reparationen, die nicht vorher abgesprochen wurden. Genau. Ja, auch was das Prozentuale angeht, ne? Weil das sind ja auch bald 40% im Vergleich zu den 20 von vorher. Ja, für 2017 wird es interessant sein, mal zu schauen, wie das dann auch ansteigt. Super. Aha, die Straftaten jedoch ohne Verstöße gegen das Aufenthalts-, Asyl- oder Freizügigkeitsgesetz. Das wird doch sicher mal eine interessante Geschichte machen. Raub 43%, Wohnungseinbruch 51%, Ladendiebstahl 49%, Taschendiebstahl 78%, Überweisungsbetrug 55%, Glücksspiel 57%, Gewaltdelikte immer noch genug 37,9%. Wie bitter. Aber ich meine, gut, es geht um Verdächtige. So, hier wird es interessant. Straftaten insgesamt. Anzahl der Nichtdeutschen 35% bei den Männern. Ah, gut, aber das sind Aufenthalt, bla. Hä? Ach so, nee, das sind nur die Stati der Leute oben. Unerlaubter Aufenthalt, erlaubter Aufenthalt. Ja, also das zeigt ja hier unten die Quote, dass du Anzahl Nichtdeutscher von 33,4% an den insgesamt Tatverdächtigen zeigt halt auch, dass dieses Mantra, dass die Leute nicht öfter Straftaten begehen als Inländer sozusagen, auch nicht stimmt. Weil sonst könnte halt so eine kleine Gruppe keine 33,4% der Tatverdächtigen stellen. Oder Straftaten begehen sogar. Ja, und dazu kannst du ja dann quasi noch ein paar Leute rechnen, die jetzt auch erste, zweite Generation sind, aber halt eben mit deutschem Pass. Und das sind keine, das ist jetzt nicht auf Epoch Times oder irgendwo auf Politically Incorrect, sondern das ist ein Bericht von einer Behörde, ganz trocken. Also kann schlecht Fake News sein, wir sind direkt an der Quelle. Da, bei dem Satz 1761 Asylbewerber wurden Opfer von Gewaltkriminalität. Interessant wäre auch mitzunotieren in zukünftigen Statistiken, ob Gewalt intra oder inter so gruppenmäßig passiert ist. Also ob also wer wen angreift, sagen wir es mal so, und wie die Relationen da sind. Innerhalb einer Gruppe oder zwischen Gruppen. Und ihr müsst halt auch nochmal bedenken, das sind jetzt Zahlen für Nordrhein-Westfalen, ne? Also, das sind nicht für ganz Deutschland Zahlen. Und Nordrhein-Westfalen hat nun mal halt auch echt krasse Brennpunkte. Aber gibt es eigentlich in Deutschland No-Go-Zonen? Ich weiß nicht, also ich Wolltest du jetzt würde. deine Prozentzahl erhöhen, oder wie? Ich möchte eigentlich nachts nicht durch so Ecken wie Marxloh oder so laufen müssen. Würde ich mich schon komisch fühlen. Ja, aber wir sind noch nicht auf der Stufe so wie Schweden oder Molenbeek in Paris, diese Viertel. Aber wer weiß, wie schnell das gehen kann. Also, als sie hier diesen Hells Angels-Kack. Da diesen Mutschuk beerdigt haben, war ja hier auf einmal auch die gesamte türkische Gemeinde auf der Straße zusammen mit den Hells Angels und haben diesen tollen Mann gepriesen. Also ich weiß nie, wie weit unter der Decke halt so eine Parallelgesellschaft schon existiert. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja. Und weißt du, so die wirklich Hate Speech Leute, also so hetzenden Leute, ja, die brauchen das Internet nicht, um zu hetzen. Also die können auch offline hetzen, ja. So in den eigenen vier Wänden, sagen wir es so, ja. So die Kinder erziehen, damit die Kinder dann wissen, wie sie sich zu verhalten haben in der Gesellschaft, aber dann trotzdem sozusagen so schlimm sich verhalten können. Das passiert ja auch alles in Erziehung und man. Ach, Heiko Maas, dieser Typ. Syrien, Tatverdächtige 2012, 134. Tatverdächtige 2016, 1400. Patsching. Okay, Marokko hat sich verdoppelt. Die Polen sind auch mehr geworden. Italien ist relativ gleich geblieben. Die sind nicht mal so die 400er-Marke überschritten. Weißt du, wenn du erst einmal die Pizzeria aufgemacht hast und da läuft ein bisschen mit der Lieferung nebenbei und so, musst du nicht expandieren. Iran so 100er, 100er, 100er, 100er, 300er, fast 400. Okay. Alter, was bei Nigeria ist es ja noch schon. Ja, das sind die Prinzen. Das sind alles die Prinzen aus Nigeria. Ihr habt nicht auf unsere E-Mails geantwortet. So. Wir haben euch gewarnt, dass ihr den Kettenbrief nicht weiterschickt. Jetzt kommen wir euch holen. Das wäre eigentlich schon eine Geschäftsidee. Dann stattest du so einen so Prinz aus Zamunda-mäßig aus und der geht dann von Tür zu Tür und sagt, hey, warum hast du nicht geantwortet? Jetzt bin ich persönlich hier, um mit dir zu sprechen über die Ernte. Vielleicht ein Job für Roberto Blanco. Oh Gott. Ein bisschen Spaß muss sein. Ja, interessant. Aber das geht jetzt wirklich echt ewig lang, meine Fresse, Alter. Das ist ein ewig langer Bericht. Opfer von Gewaltkriminalität. Aber die Täter sind die eigentlichen Opfer. Niemand fragt die Täter so, wie sie sich fühlen, wenn sie etwas verbrechen, ja. Niemand, ja, nur der Richter, ja. Der einzige Freund in der ganzen weiten Welt. Sind die Daten nicht vielleicht ein bisschen verschoben, weil man mit den Asylbewerbern so sie nicht wirklich richtig notiert hat und dann Leute mehrere Persönlichkeiten hatten, also mehrere Identitäten haben konnten? Nein, das gibt es nicht. Das ist alles abgestellt worden. Und das und dass bei einigen Leuten einfach die Personalien nicht wirklich richtig notiert worden sind und nein, hör doch auf. Dass erwachsene Männer sich als Männer analysiert haben lassen, die aus Kriegsgebieten kommen. Und dann auf einmal ist alles. Der ist so 13. Hör jetzt auf mit deiner Putin-Propaganda. Also hier ist nochmal gefährliche und schwere Körperverletzungen nach der Opfer-Täter-Beziehung. Das ist doch alles nicht so schlimm. Mal ein bisschen Körperverletzung. Was ist da so schlimm? Ja, hier ein Ohr abgeschnitten, da ein Mund aufgeschlitzt. Das ist doch okay. Ein bisschen Spaß muss sein. Ja, hier, enge Freundschaft. Enge Freundschaft ist voll klein, 0,5%. Das ist bestimmt dieselbe Überlappung wie mit Russen, ja. Die sollen sich mal überlegen, wie privilegiert sie sind, dass sie eine enge Freundschaft haben und nur so selten Opfer von einem Verbrechen werden. Ja, ja? Mit wem muss man da so befreundet sein? Das ist so ausschließend. Bestimmt mit Vertretern der Religion des Friedens. Also Jainismus. keine Beziehung. Wo, wo, Wo ist denn dieses? Ah, grün. Moment. Grün, keine Beziehung, 45%. Das ist große. Leute ohne Beziehung. Das ist keine Beziehung, das ist flüchtige Bekanntschaft hier. Dieses hier, 15%. Ja, flüchtige Bekanntschaft, das weiß ich ja. Keine Beziehung ist das eine Ding da. Die Bekanntschaft abhaut. Flüchtige Bekanntschaft. Hast du zu dir eingeladen, sie rennen dir weg. Flüchtlingsbekanntschaft. Familie und Partnerschaft, ja. Ha. Ungeklärt, einfach ungeklärt. 6,9% ungeklärt. Ja, man ja weiß es wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich in allen Fällen irgendwie. Also es gibt ja auch wahrscheinlich noch die Punkte, wo man nicht weiß, wer überhaupt der Täter war oder so, denke ich mal. Eben. Vom Haustier getötet. Keine Beziehung. Mann, das ist wirklich echt interessant. Die haben sehr viele Daten gesammelt. Das sind jetzt hier nur die für gefährliche Straßen, Wegen, Plätzen, ja. Ja gut, das ist ja das sozusagen, was den Bürger beunruhigt, wenn er die Gewalt direkt mitkriegen kann. Da ja, das hätte ich ja eigentlich auch gerne nochmal. Ich auch gerne nochmal nach Geschlecht aufgesplittet. Ja, schau mal, vielleicht kommt es ja noch. Ja genau, wir scrollen einfach durch. So. Da, Tatverdächtige, ne? Alter und Geschlecht. Ja, Tatverdächtige, aber Opfer hätte ich eigentlich lieber. Ach so. Naja. Da. Okay, und gelb ist... Na, nee, ist Alter. Ja, es ist Alter. Und der Junge ja, ist auch nur Alter. Heranwachsende haben wohl die höchste Kapazität. 2320 Vergewaltigung, besonders schwere Fälle der sexuellen Nötigung. Ja, Vergewaltigung, sexuelle Nötigung durch Einzeltäter, Anteil 6,6%. Die Silvester von Köln ist schon 12,3%. Ja, ne, das Gender Rape Gap, das. Ja, da sieht man halt mal, dass es nichts ausmacht, weil es praktisch ganz selten überhaupt diese Fälle nur gibt. Ja, ja. Ich verstehe halt wirklich nicht, wie Leute auf solche Daten schauen können und zu dem Entschluss kommen können, dass wir hier in Deutschland in einer Rape-Culture leben. Besonders in der Rape-Culture von Frauen, also bitte. Wegen der Ideologie. Du meinst damit, sie schauen gar nicht auf Informationen, die ihrem Glauben widerspricht? Was? Nein. Wer macht denn sowas? Na gut, wie erwartet haben Frauen einen sehr geringen Anteil. Das ist aber echt, auch wirklich echt interessant. Vergewaltigung wird man eher von Leuten vergewaltigt. Partnerschaft, Familie sind zusammen, enge Freundschaft, das ist zusammen ein Viertel. Flüchtige Bekanntschaft und Bekanntschaften, Freunde sind auch so ein Drittel schon. Ja, aber ist doch auch wieder dieses Mantra, Vergewaltigungen finden nicht draußen statt, die finden hinter verschlossenen Türen in der Familie, Leute, bla bla bla, die man statt. Kennt, ja. Aber Leute, und das die sind man kennt, gerade mal ein Viertel von denen, die hier offensichtlich... Ja, meistens sagen sie ja Leute, die man kennt, aber auch Leute, die man kennt, sind weniger als die Hälfte. Also es ist nicht so, wie es immer dargestellt wird, so übermächtig viele Vergewaltigungen in der Ehe und hinter verschlossenen Türen, sondern das hält sich hier eher so die Waage. Und wenn du es wirklich auf Ehe und Partnerschaft zusammenschließt, dann würde ich halt sagen, sind es gerade mal ein Viertel. Klar, Bekanntschaft, Freundschaft ist nochmal was anderes. Also von wenig zu viel sortiert ist ja am wenigsten hier im Bericht formelle soziale Beziehungen, dann Familie, dann enge Freundschaft, dann ungeklärt. Ja, das auch wäre vielleicht interessant zu schauen, was da wäre. Danach halt die flüchtige Bekanntschaft, also wenn sie dann wegrennen, dann Partnerschaft, Bekanntschaft, Freundschaft, Bekanntschaft und dann halt eben keine Beziehung. Bekanntschaft, Freundschaft. 20 Punkte. Prozent männliche Opfer. Tatverdächtige bei Sexualdelikten nach Nationalitäten, okay. Syrien hat sich auch verzehnfacht, okay, Afghanistan, Irak, Marokko. Ja. Und Algerien natürlich, na klar. Der Iran. Ich kann froh sein, dass die absoluten Zahlen so klein sind. Prozent nicht deutsche Täter. Oder Tatverdächtiger. Bei Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung. Oh, nee, ey. Oh, Mann. Okay. Okay, ganz viel Wodka trinken, dann komme ich da schon durch. Wenn ich taub bin, kann ich nicht noch tauber werden. Da kann mich nichts verletzen. Oh, mein Gott. Oh, nein. Oh, Mann. Na, komm. Komm, mach weiter, mach weiter, mach weiter. Man muss auch das mit betrachten. Das ist halt schon echt auch wichtig. Ja, ist halt auch interessant, dass es hier so einen Spike halt bei den Jüngeren gibt. Bei den Tatverdächtigen. Ja, dann ist da aber auch teilweise eventuell das Klassifizierungsproblem mit drin, wenn man die Personalien, das Alter von der Person halt auf dem Papier stehen hat, dann nehme ich mal an, muss man das so in die Statistik mit übernehmen. Das ist wahrscheinlich nur ein kleiner Prozentsatz, aber das könnte schon die Daten signifikant verändern. Nach Alter und Geschlecht, ey. Abbildung 69, ja. Oh, sorry. Nee, ey. Na gut, Diebstähle sind, glaube ich, nicht so interessant, oder? Oder haben Sie auch noch mal einen nach Herkunft? Diebstähle von Kindern wären. Meinen die jetzt, dass Kinder gestohlen werden oder dass Kinder was klauen? Paradiebstahl. Dass Kinder andere Kinder klauen. Taschendiebstahl nach Bezirken. Nicht-Deutsche beim Taschendiebstahl. Sehr schön. Lübisch-arabische Jamahirij. Was sind lübisch-arabische Jamahirij? Vielleicht ist das irgendwie wegen dem Vakuum in Libyen irgendeine besondere. Das ist eine ganz seltene Kaste von Taschendieben. Taschendiebe, Polen. Die Rumänen und die Bulgaren lernen langsam sich zu benehmen, aber die Algerier und die Marokkaner machen das mehr als wett. Und die Polen sind schon im Ruhestand, ja. Die Polen, die müssen nicht mehr klauen. Die lassen jetzt klauen. die sind jetzt im Mittelmanagement. Das Klischee war. Bei Tunesien, warum klauen die Tunesier so wenig? Im Gegensatz zu den Algeriern und den Marokkanern. Sie hatten dieses Klischee ganz lange und dann wurde es ihnen gestohlen. Ja, meine Identität ist kein Kostüm. Franzosen begehen Taschendiebstahl, na, die möchte ich auch mal sehen. Ja. Taschendiebstahl. Ich erinnere mich noch, früher konnte man Eisenbahn fahren, ohne dass man diese Durchsagen hatte, bitte achten Sie auf Taschendiebe im Zug. Ja, aber keine Ahnung, ob das wirklich mehr geworden ist oder ob es dann nur darum geht, dass man die Leute... Du hast die Zahlen aber doch gerade gesehen. Ist es denn mehr geworden? Jetzt im Absoluten? Marokko und Algerien von ja, jetzt da, aber ich meine, es kann ja genauso gut sein, dass es... Ja. Wenn sie es von 2014 auf 2015 verdoppelt hat, dann erzählst du mir was. Ja, stimmt, du hast recht. Ja. Wenn man es natürlich so sieht, dann, dann ist richtig, ja. Aufklärungsquote ist für den Arsch. Bei Wohnungsdiebstahl, das weiß ich selber. Ich musste meine Sachen, ich habe ja das Diebesgut danach beim Second-Hand-Händler gefunden, zum Teil. Mussten dann die Polizei dahin schleppen, damit sie es dem dann wieder abnehmen. Wie hast du dann nachweisen können, dass es deine Sachen sind? Es waren DVDs zum großen Teil. Und einfach, weil die Dinger standen da so, ich habe eine Liste gemacht für die Polizei direkt. Achso, du hast schon Sachen, vorher, okay, verstehe. Gut. Und die Sachen standen da so, wie sie in meiner Liste standen. Teilweise waren die noch so sortiert wie in meinem Regal. Und dann bin ich rein, habe ihn gar nicht gefragt, ich habe gleich die Polizei gerufen. Und die haben ihn dann befragt, wo er die Sachen her hat. Und er hat dann gesagt, die habe ich vor ein paar Tagen angekauft, zusammen mit dem und dem und dem und dem. Ja. Und dann haben sie es mitgenommen und haben Fingerabdrücke gecheckt. Also. Und auf den DVDs waren ja genug von mir. Ne? Ah, ja, deswegen kam sie dich dann verhaften. Ja, genau. Wer hat die DVDs geklaut? Oh, du hast sie geklaut. Du hast das alles selbst alles so eingefädelt, damit du hier deine Nachbarn hier anschuldigen kannst. Hier. Ich wette, du hast dem Typen das verkauft und dann gesagt, hier. Aber Hehlerei hat er nicht, ist er nicht für vor Gericht gekommen, weil ihm nicht ausreichend nachgewiesen werden konnte, dass er Diebesgut gekauft, also dass er wusste, dass er Diebesgut gekauft hat. Ah, unsere Justiz. Wenn jemand dir seine DVD-Sammlung für 70 Cent das Stück verkauft, dann kannst du nicht auf die Idee kommen, dass das Diebesgut ist. Das ist ja völlig abwegig. Man will nur eine recht hochwertige Ware sehr billig loswerden. Ich ziehe um, hat er gesagt, angeblich der Verkäufer. Und das hat dem Polizisten gereicht. Oder dem Staatsanwalt oder wem auch immer gereicht, das Ding gleich einzustellen. Ja, immer wenn ich umziehe, kaufe ich mir auch neue DVDs. Das macht man doch so, oder? Ja. Weil nachher passen die gar nicht mehr zu den neuen Folgen. Ja, komm, lass uns mal diese... Das wird ja ein Sonderstream hier langsam. Überraschungs-Sonderstream bei den Weltraumaffen. Verfassungsschutz. Das war das mit dem Extremismus hier, glaube ich. Bist du wahrscheinlich verrutscht. Das? Das sind aber viele Zahlen. Ich bin nicht enttäuscht, wenn sie über Extremismus in Zahlen reden, dass sie dann so ganz viele Zahlen haben. Rechts, links, Ausländer, sonstige. Na, guck an, bei Gewalt sieht es vielleicht ganz anders aus. Lustig, dass rechts braun ist und links rot. Also extremistische Straftaten sind dann alle und unten sind es die mit Gewalt oder was? Ja. Was sind denn sonstige? Durchgeknallte Buddhisten oder? Umweltschützer, die Polizisten hauen. Nicht rechts, nicht links, auch keine Ausländer. Auch gut so. Anarchokapitalisten. Das sind Zentristen einfach. Ja, das sind die, die so gefragt haben und die gesagt haben, ich glaube nicht, ich bin non-binary. Ich identifiziere mich als weder rechts noch links noch als Ausländer. Aber sinkende Zahlen bei rechts und steigende Zahlen bei links. Und trotzdem hat Frau Schwesig doch letztens noch gesagt, dass dass der Linksextremismus ein aufgebauschtes Problem sei. Wie passt das zu solchen Zahlen, Frau Schwesig? Ach, wie gern hätte ich die mal im Interview hier. Ja, überhaupt, whataboutism, ne? Also, ist doch total bekloppt. Zahl der Salafisten, na, da können wir uns ja beruhigt schätzen, dass die nur sich verdoppelt haben in Deutschland. Und in Nordrhein-Westfalen verfünffacht. Naja, passiert. Innerhalb von 4 Jahren, 5 Jahren. Elf davon sind 11 Personen sind mehrfach ausgereist, also ich nehme an, nach Syrien oder so. Das ist unglaublich, oder? Wir lassen Leute mehrfach in Kriegsgebiete reisen und da spielen und dann nehmen wir sie immer wieder zurück. Ja, da wurde das doch mal berichtet, hier in den Nachrichten, dass Leute, die hierher geflüchtet sind, aus Kriegsgebieten, dann dahin zurückgehen, um dort Urlaub zu machen. Können wir die nicht nach Gitmo schicken? Ist Guantanamo noch offen? Wir können die ja nach Helgoland schicken. Ja. Nach Legoland. Das schreibt man das falsche Wort drauf, dann sind die alle in Legoland. Ja. Da können sie sich auch gerne eine Moschee bauen. So Moschees aus Legos. Das gibt denen auch was zu tun, ja? So eine Moschee aus Legostein bauen ist schon schwierig. Und dann darauf laufen. Und da kommen so Bösewichter und werfen so aus Legosteinen gebaute Schweinefüße da rein. Schweinefüße. Du musst einfach nur lose Lego-Bausteine einfach in die Moschee reinwerfen. Die dann mit ihren bloßen Füßen laufen dann so drüber. Das ist also Terrorismus. Okay, so viel zu unserem Plan. Falls wir an die Macht kommen, wie wir das alles regeln wollen. Einmal mit Profis, jetzt erst recht. Wow, 600 Mitglieder der NPD in Nordrhein-Westfalen. Ich habe Angst vor diesem faschistischen Mob. Der dritte Weg, einfach 20 Leute. 20 Leute! Nee, 30. Ah ja, sorry, ja. 30. Abzüglich Doppelmitgliedschaften. Bei jetzt. Was jetzt, verstehe ich kommt nicht. Also wenn du sowohl bei dem einen als auch bei einem anderen Ding dabei bist, dann wird es nur einmal gezählt. Das ist alles, was wir bei Linksextremismus haben. Die My Little Pony Partei Deutschlands hat nur 650 Mitglieder in Nordrhein-Westfalen. Das ist nicht gut. Und die DKP 800. Ich glaube, da besteht uns auch ein Umsturz bevor. Oh, hier sind noch mehr. Ja, was sind die das denn für Abkürzungen? Auf jeden Fall haben die mehr Leute. Guck mal, die sind viel weniger. Das scheinen die grauen Wölfe zu sein. Ah. Ich sehe hier nur irgendwie so ein. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Wolf. Sag mal, Opexop, bist du bei der DHKPC? Keine Aussage. Ohne meinen Parteichef darf ich keine Aussage treffen. Aber was ist das hier? Extremistisch. Ich werde jetzt ganz laut 0,5% schreien, okay? Nee, ich glaube, die HKPC ist auch türkische Kommunisten. Das ist also Ausländerextremismus, hä? Und dann gibt es noch Islamismus. Extremistischer Salafismus, als gäbe es einen nicht-extremistischen Salafismus. Davon politisch 2000, aber gewaltbereit sind nur 500, ihr müsst euch keine Sorgen machen. Garantiert, ja. Ja, gewaltbereit ist eine Sache, aber bereit zur Unterstützung von Leuten, die gewaltbereit sind. Milli-Görisch-Bewegung extremistischer Teil. Nazi, NSDAP in Klammern extremistischer Teil. Aber die es ernst meinen. sich auch schon so eine Mütze gekauft haben und so ein Hemd und so. Also Kalifatsstaat. Mann. Was ist das? Die türkische Hisbollah. Ja. Die haben buchstäblich mehr Leute als die dieser dritte Weg da haben. Ne, die haben ja jetzt 30 Leute zusammengekriegt. 30 Leute. Ja, auf jeden Fall hier die Summe, ne? Fast 1000 mehr. Das ist halt schön. Das Problem, ihr müsst die Demokratie leben, versteht ihr? Ihr müsst euch da engagieren gegen rechts. Das ist viel wichtiger als alles andere. Dann können die sich auch mal so untereinander mal in ihren Kommunen dann so betätigen und dann so zeigen, wie man richtig Bombengürtel baut und so, wie man den Dschihad richtig ausruft. Und ach, das ist so schlimm, Mann, wieso? Oh Mann. Was sind Tötungsdelikte in Klammern? Naja, wenn du in Klammern bist und dann jemanden tötest. Tötungsdelikte. Ja, 2004. Ja. Wie kann man denn extremistische Sexualdelikte begehen? Extrem Sexualdelikte. Auf so einem Mountainbike. Ja, keine Ahnung. Nebenbei Heil Hitler rufen oder so. Und hier haben wir auch schon den Grund, warum die Rechten so einen hohen Dings haben, nämlich Propagandadelikte 2271. Ja. Also nicht, dass ich die Nazis gut finde oder Hakenkreuzschmierereien oder so, aber wenn man das rausrechnet, sieht die rechte Gewalt oder die rechten Verbrechen sehen gleich viel weniger bedrohlich aus. Da gibt's einfach viel mehr Anlass für. Und auch wenn man, ich glaube, es würde auch anders aussehen, wenn du bei Volksverhetzung, wenn du da jeden Heini, der irgendwie durch die Gegend läuft und irgendwie toten Juden ruft oder so bei irgendwelchen Pro-Palästina-Kundgebungen oder so, wenn du die da auch alle immer verknacken würdest, konsequent, dann wäre das, glaube ich, auch anders. Wobei man dann bei den Linken sagen muss, okay, Verstöße gegen das Versammlungsgesetz sind da auch ein Teil, der rausgerechnet werden müsste. Ja, das war ja eben in der Sache mit den Gewaltdelikten, war das ja schon draußen. Weil ich denke mal nicht. Sag mal, wo kommt denn da eigentlich Gamergate rein? So. Na, bei Beleidigungen, bei Störung des öffentlichen Friedens. Warum waren wir denn da eben nicht unter rechtsradikalen Strömungen hier aufgelistet? Bedrohung und Nötigung. Sexualdelikte. Ach, wahrscheinlich hier. Cybervergewaltigung. Das sind wahrscheinlich die 150 Gamergater hier in Deutschland oder so. Nee, NRW. Ist wieder Ach, ja, NRW. NRW, ja, genau. Aber ohne Doppelmitgliedschaften. Da kann der Ebel mit seiner Mitgliedschaft bei der jungen Alternativen, ist er schon Doppelmitglied. Beleidigung, ja. Verstöße gegen das Vereinsgesetz. Das machen die Rechten hier diszipliniert. Aber die auch. Die haben aus der Geschichte gelernt. Genau. Alle angemeldet. Vorherrschende Themenfelder der PMK rechts waren Nationalsozialismus, Sozialdarwinismus, wie überraschend. Hasskriminalität. Aha, hier wird Hasskriminalität offiziell benutzt. Interessant. Aber in Anführungsstrichen. Halt als umgangssprachlich. Eine Straftat kann mehreren Oberthemen zugerechnet werden. Aha. Das heißt, Hasskriminalität kann auch gleichzeitig Sozialdarwinismus sein. Und das ist aber dann schwer auseinanderzuhalten. Wir sollten alle sozialdarwinistisch sein. Nein, danke. Das ist doch dieser Schulz von der Sozialdarwinistischen Partei Deutschland. Ich glaube schon, ja. Haha, lustig. Lustig du bist. Witze du machst. In der richtigen Stimmung ich bin. Wenn du 900 Jahre alt, du in der Stimmung für Witze sein wirst. Sexismus es nicht ist. Kahan nicht bei der Stasi war. Es geht hier antisemitische Straftaten nach Phänomenbereichen im Vorjahresvergleich. Die Anzahl der Straftaten im Phänomenbereich der PMK links ist im Vergleich zum Vorjahr um 70,3% gestiegen. Juhu. Linke sind auch antisemitisch? Ja. Alter. Also, mich wundert auch, dass der Ausländeranteil so klein ist. Alter. Wir hätten da mal hochgehen sollen zu der Tabelle, wo die verschiedenen Nationalitäten sind. Und wenn wir noch dazu kommen nach Religion, ja, dann muss ich mich da auch mal mit so intersektionalen Feminismus, also mit dem intersektionalen Ansatz mal hier zusammentun und dann die 0,5 für Russisch sein mit dem Prozentsatz für Jude sein zusammenwerfen, selbst wenn es vollkommen entfernt ist und ich das nicht praktiziere. Sich komplett nach all seinen Identitäten dann so hochrechnen und so, wie marginalisiert bist du? Finde es jetzt heraus. Was für ein Opfer bist du wirklich? Ja, toll. Ja, danke, Manu. Ich komme doch nicht her, um mich hier verarschen zu lassen. Ja, hier du, hier du, hier du, hier du. Ja, das ist meine hier Identität. Du hier, du Mensch. Die neuesten Flüchtlingszahlen aus Afrika beunruhigen Europa. Ach was. Tja. Sind sie etwa größer als gedacht? Das ist wahrscheinlich so ein Nachrichtending, was wir immer wieder, wo sie nur das Datum ändern. Die Nächsten, die Geld von uns einsammeln wollen. Ja, das war auch wieder so ein Ding von Ebel, aber wie man hier sieht. 800 Millionen Euro möchten die gerne in Libyen von uns. Für Rettungswagen, Schlauchboote, Taucherausrüstung, Zwinker, Zwinker, Jeeps, Helikopter, Zwinker, Zwinker. Ja, du, das sind 200 Millionen weniger, als wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dieser eine Fonds dafür Journalisten haben wollte, ne? Die wollten doch ernsthaft, wenn ich mich recht erinnere, 1 Milliarde haben, oder? 2016 war das Rekordjahr mit Migranten aus Libyen. War das nicht alles eingedämmt worden und die Frau Merkel hatte das im Griff und so? Ich glaube ja. Also haben wir das geschafft? Klar. Wir haben es geschafft, dass die jetzt über die Türkei nicht mehr hinauskommen. Mann, Mann, Mann. 25.000 Flüchtlinge warten auf ihre Umsiedlung. Oh je. Yeah. Ah ja, das ist diese Geschichte mit den Bomben. Da scheint irgendwelchen griechischen Extremisten bisschen der Kragen geplatzt zu sein. Die haben ja dem Schäuble eine geschickt, die man abgefangen hat. Und kurz drauf ist dann beim Währungsfonds, glaube ich, eine explodiert. Und dann hat die griechische Polizei mal ein bisschen Gas gegeben und hat 8 weitere gefunden. In Griechenland gibt es ja von beiden extremistischen Seiten auch richtig militante Gruppen, wie das so üblich ist in Failed States. Aber die gab es eigentlich auch schon vorher. Griechenland hat ja eine Diktatur gehabt bis in die 70er, eher von der rechten Seite. Und auch immer eine starke linke Gegenströmung gehabt, die durchaus auch militant war. Also da ist eine gewisse Tradition vorhanden. Ja, hoffen wir mal, dass es nicht allzu viele Revivals von irgendwelchen links- und rechtsextremistischen Terrororganisationen gibt, je mehr Scheiße aus dem Ruder gerät. Ja, die Amerikaner wollen wieder in den Weltraum. Da gab es jetzt hier entsprechendes Gesetzesvorhaben, dass die NASA wieder mehr Geld kriegt und so. Also werden sie wohl die Meme-Forschung, die sie auf der Erde angestellt haben, jetzt ins All tragen? Ja, Trump hat ja verkündet, er will auf den Mars und so. Also ich denke mal, viel Show. Hat sich gedacht, was können wir machen, was die Leute cool finden. Und genau, ja. Eine große Explosion. Boom, ja, hier. So einen Paper auf den Mond werfen, so ein Bild davon. Ja, genau, ich habe bis heute keine Ahnung, was man da machen will auf dem Mars. Also, außer aussteigen und sagen, hier, wir sind da. Hurra für... Außerdem verwahre ich mich dagegen, dass mein ureigenes Territorium eingenommen wird von irgendwelchen weißen alten Männern oder Frauen. Ja, ich muss sagen, auf dem Mars landen zu wollen, ist wirklich total männerfeindlich. Imagine my shock. Oh, guck mal, Paul Joseph Watson. Ja, ja. Das war ja dann auf ihn halt eine Anspielung. Imagine my shock. Ja, der gute Mann ist ein ziemlich verschwörungslastiger, finde ich, YouTuber. Ja, alt-right, ja genau, Alex Jones wird ja hier auch schon im Artikel erwähnt. Der Mann ist so eine Art Alex Jones für kleinere, für jüngere. Aber weiß jetzt nicht, warum Weiß ihm so viel Aufmerksamkeit schenkt da jetzt. Ja, hier PewDiePie und... The most famous instance of far-right views being disseminated on YouTube is PewDiePie. Yeah. The site's biggest star, commanding an audience of literally millions of impressionable teenage boys who for some reason want to watch him play computer games. So der zweite Teil im Satz, dieser der letzte Teil da, who for some reason want to watch him play computer games, ist ja... voll so ein Symptom dafür, wie zeitnah die hier das alles schreiben und wie gut sie es verstehen. What PewDiePie does is very different from the likes of Paul Joseph Watson, but this ironic racism can offer us a good example of what happens when these views, prominent in YouTube's ecosystem as they are, become normalized. Bla bla bla bla bla, ja. Normalisiert oder wie ist das deutsche Pendant dazu immer salonfähig gemacht? Ich kann es nicht echt nicht mehr hören. Der Paul hat ein interessantes Video gemacht, ich glaube gestern oder vorgestern, wo es darum geht, dass einige YouTuber jetzt eventuell zwangsweise Age Restrictions auf ihre Kanäle bekommen. Also das heißt, dass du erstens das nicht mehr gucken kannst, wenn du nicht eingeloggt bist, und zweitens das nicht mehr gucken kannst, wenn du eingeloggt bist und dein richtiges Alter unter 18 angegeben hast. Toll. Und zwar soll das so weit laufen, dass du diese Kanäle nicht mal mehr finden kannst, ja, wenn du nicht eingeloggt bist oder ähnliches. Also ich weiß nicht, wie viel davon jetzt Verschwörungstheorie ist, ist bei Watson halt immer drin, aber er hat ein paar Sachen gezeigt, so wie Kanäle aussehen können, wenn man halt nicht eingeloggt ist. Und das macht mir schon ein bisschen Angst. Also er zieht halt da sehr auf den Zusammenhang zwischen traditionellen Medien und YouTube ab, dass da halt eine Allianz entsteht. Und dass es deswegen dann vielleicht in YouTubes Interesse ist, halt auch diese problematischen Contents rauszuschmeißen und natürlich die Werbegelder und diese ganzen Non-Platforming-Sachen, die in letzter Zeit... Gott. Oh God. Oh. So what can the left do? Calls for, say, a Paul Joseph Watson of the left are bound to be misguided. The left can never appropriate the solo rant to camera. It's an inherently authoritarian method of communication. Also erstmal ist das voll dogmatisch zu sagen, dass irgendeine Seite nie in der Lage sein kann, etwas zu tun, was eine andere Seite machen kann, okay? Ja, das ist voll. Außerdem halten auch bei linken Parteien Leute Ansprachen und das ist nichts anderes. Ja, und dann hältst du einfach eine Kamera drauf und hast es. Es ist vor allen Dingen auch nicht inherently, also es ist nicht absolut autoritär, sondern es ist frei, weil du bist alleine und es ist individuell, denn es bist du ohne irgendwelche Eingebung. Du kannst halt nicht die ganze Zeit gegenprüfen mit deinem tollen sozialen Netz aus Leuten, die dir nicht vergeben, wenn du die falsche Musik hörst, die falschen Bücher liest, die falschen Computerspiele spielst oder so, ob das auch alles jetzt politisch in Ordnung ist, was du da irgendwie für Meinung vertrittst. Dann schau dich einfach mal die Tags an, okay? Deswegen geht Politics, das nicht. Alt-Right, PewDiePie, Paul Joseph Watson, PJW. Ja, und deswegen geht das halt nicht im Moment in der Linken, weil die das einfach nicht mehr hinkriegen, sich alleine hinzusetzen und ihr und selber zu denken. Wenn dann sofort einer ankommt mit einem Reinheitstest und sagt so, ja, du bist doch nicht rein genug, dann hier falsch denk, weg mit dir, wir müssen nicht die Plattform, du bist ein Krypto-Nazi, keine Ahnung wie was. Wenn du jetzt noch 45 Minuten Video schauen, Alter, was da los? Nö, was war hier? Nein, das kann man in Ausschnitten, kann man da mal reingucken. Ein weißer Mann trinkt Wasser. Jordan Peterson ist den Stammhörern ja auch wahrscheinlich bekannt. Das war der Mann, der sich in Kanada geweigert hat, an der Uni als Professor die Schneeflockenpronomen zu benutzen. Und er hat versucht, hier einen Vortrag zu halten an der McMaster University. Und jetzt auch schon ohne Ton wird ziemlich klar, was da wohl so gelaufen ist. Die Leute freuen sich, dass er hier ist. Ja, wir können ja mal. Kannst du Ton? Ja, ich einspielen? Kann auch Ton, ja. Nur mal so als. Ihr eigenes Signal, Alter. Aber ich finde es lustig, so organisierte Gruppen von Tricky Puffs. Die sind echt weit gekommen. Ja. Oh, Hate Speech und Stolen Land, haben sie gesagt. Und wieso machen die so Lärm? Ich meine, ich verstehe schon, die müssen halt irgendwie unter dem Mantra handeln von unangenehm und auf sich so Aufmerksamkeit lenken. Aber das kann man auch ohne die ganze Zeit einfach auf irgendwas zu kloppen. Das ist falsch. Die möchten jegliche Möglichkeit der Meinungsäußerung durch den Peterson oder seine Leute unterdrücken. Aber damit nehmen sie sich auch selbst die Möglichkeit, irgendwas anderes zu sagen, außer nein, nein, nein, ja, nein. Sie sagen ja laut irgendwie Nazi, bla, Patriarchat, irgendwas. Ja. Halt, stopp, jetzt rede ich. Das ist echt, also für mich ist das Äquivalent zu einer Bücherverbrennung, wenn du jemanden daran hinderst. Ja? Aber Peterson lässt sich nicht hindern, wie man dann hier sieht. Irgendwann haben sie es geschafft, sich an einen relativ ruhigen Ort zurückzuziehen und er hält dann halt da seine Lecture. Ja, nach draußen halt, ne, wo das jetzt, wo sie ihn nicht. Ich kann schon wirklich den Hass in seinen Gesten spüren. Ich muss es gar nicht hören. So, ich sehe es einfach. Ja, er ist so ein Hassprediger. Naja, aber gut, in der Situation würde ich ihm auch verzeihen, wenn er echt einen Hals hat. Ja. Nein, Hass ist keine Meinung. Das musst du einsehen, ja. Wenn du dastehst, aber die ganze Zeit dafür sorgst, dass jemand wütend wird, weil du ihn nicht zu Wort kommen lässt, dann ist es okay. Ja, du machst es ja aus Liebe. Hashtag Patriarchat und Hashtag Fresse halten sind unvereinbar. Hashtag Kopftuch und Hashtag Feminismus sind unvereinbar. Warum lese ich da Journalistin? Ja, deswegen natürlich. Oh, Marisa Jansson. Chemtrails und Fresse halten sind unvereinbar. Ja, genau. Jüdische Weltverschwörung und Fresse halten sind unvereinbar. Jüdische Weltverschwörung und Fresse halten sind unvereinbar. Ja, das war diese Woche auch. Alle Welt hat sich irgendwie drüber aufgeregt, dass hier der Ahmad Mansur, mit dem ich mich, der mir immer wieder beschäftigt, aber ich begegnet, aber ich noch nicht weiß, so richtig, was dem sein Job ist. Ich glaube, er ist Soziologe, kann das sein? Was ist jemand besser? Nee, ich habe keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall ist er halt ein Migrant und deutscher Staatsbürger mittlerweile und jemand von den Leuten, die sich halt öffentlich gegen den Islam äußern und zwar in einer, also sogar noch freundlicheren Art als jetzt ein Hamid Abdel Samad das tut. Also alles, was ich bisher irgendwie mitgekriegt habe von dem Herrn Mansour, war komplett in Ordnung. Also nicht irgendwem beschimpft, irgendwem gesagt, dass sie irgendwie die Gesellschaft kaputt machen oder irgendwas, sondern nur freundliche Feststellungen wie diese hier halt eben. Und ja, aber ist natürlich nicht erlaubt und die Journalisten wissen es natürlich besser wie die Dame hier. Und was ich auch lustig fand, war dieser Typ hier, schafft es mit jedem Post sich selbst zu überbieten. Unvorstellbar, dass er einen Schwulen auf Jugendliche losgelassen wird. Ja, genau. Wen hättest du lieber? Vulgäre Analyse Also, oder was? warte. Also, Ahmad Mansour hat ja diesen Tweet geschrieben: Kopftuch und Feminismus sind unvereinbar. Der wurde dann Ja. zitiert von Cosmopolitan Ash, keine Sternchen R, hat nach ihrer Meinung gefragt, schon gar nicht Feminist Sternchen innen. Ja. Okay, dann Ja, das ist antwortet er der. darauf: Sie haben aber sehr perversere Einstellungen zur Meinungsfreiheit, die neuen Genau. Hashtag die neue Linke. Linken. Das ist ganz gut. Auch du Und hast ganz. eine übergriffige Einstellung zum Feminismus. Ob es vereinbar ist, können Frauen selbst entscheiden. Ja, sagt unsere Lieblingsverrückte. Also nur weil man eine Frau ist, heißt es nicht, dass man gleich einfach unfehlbar ist, okay? Doch, Nur das weil man heißt Mensch es. ist, heißt es nicht, dass man Du hast das noch unfehlbar nicht ist. verstanden. Die sind alle unfehlbar, Ja, aber das bedeutet ja dann damit Ovex. automatisch, dass sie nicht menschlich sind. Und damit so sprechen sie sich selbst die Menschlichkeit ab. Frauen. Oh. Also, werden irgendwann aus Protest sehen, wie Feministen sich selbst in die Küche bewegen und die ganze Zeit Männern Sandwiches machen, okay? Aus Protest. Ja. Und das wird so eine Inversion werden. Der Wirtschaftsplan der SPD. Wohlstand für alle. Ja, also es ist zwar von mir, aber ich habe es nur irgendwie überflogen. Ja, was gibt's da so groß zu sagen? Also werde ich jetzt wohlständiger? Das heißt, ich werde nicht mehr 0,5% Opfer sein? Ich will aber nicht. Ich will aber das Opfer bleiben sollen. Das. Hallo? Ja, Ja. ich verstehe auch nicht so ganz, wie die SPD sich da in diesem Zusammenhang bewegen will, weil Gott behüte, wir kriegen Rot-Rot-Grün. Okay, dann können sie allen Wahnsinn durchsetzen, den sie wollen, aber solange sie die CDU mit im Boot haben, wird das so laufen wie bisher. Da ist nichts mit. Also auch wenn Schulz Kanzler werden sollte und dann irgendwie nur eine große Koalition geht, auch dann wird da nichts draus. Das ist Quatsch. Und auch dieses, okay, wir zahlen dann ein halbes Jahr länger Arbeitslosengeld. Das ist ein Pflaster auf eine klaffende Wunde geklebt und fertig. Sorgt lieber dafür, dass alte Leute oder ältere Leute besser Arbeit finden, wenn sie schon bis 70 oder was arbeiten sollen. Ja, es ist halt wieder so ein. Klingt gut, ne? Kann man halt mal sagen. Vorstand für alle mal wieder. Ist ja immer irgendwie. Naja gut, also ich will da schon nichts sagen. Natürlich könnte man meiner Meinung nach die Absahner im System besser besteuern. Da Ja, gibt es ja Problem genug, ist halt nur, die das hat der Ewe ja vor 2 Wochen oder so, glaube ich, auch schon mal gesagt. Es funktioniert halt nicht. Insofern, dass die Leute halt die Möglichkeit haben, sich da irgendwie rauszuziehen. Das heißt, entweder über Ja. irgendwelche Tricksereien oder einfach durch Auswandern. Und das Ja, würde ich. eben, also auch diese ganze Amazon, eBay und was weiß ich, diese ganzen Luxemburg-Firmen und so, das sind halt alles Sachen, Ja. die stören den sozialen Frieden im Ja, Endeffekt, da sind die weil Leute aber auch dran und da sich das. Leute einseitig von einem Vertrag verabschiedet haben, der mal hieß, die Wirtschaft ist auch für die Ja. Menschen da. Ja, und diese Leute sind übrigens auch, also da ist selbst die FDP dafür, dass man sowas nicht macht. Also hier irgendwie für ein paar Firmen hier irgendwie sagt, so ja, ist egal, ihr braucht hier keine Steuern bezahlen. Ja, guck dir den Irrsinn doch mal an. Der Maß verlangt, dass sie für jeden Fliegenschiss hier jemanden sitzen haben, Facebook. Man muss auch aber jetzt Rundfunklizenzen beantragen für Streams. Ja. Aber lass mich den Gedanken zu Ende bringen, weil aber er will also jemanden von Facebook hier sitzen haben, den er anrufen kann, wenn jemand beleidigt worden ist, aber er will niemanden hier sitzen kann, den er besteuern kann, obwohl Facebook hier halt Geld verdient. Und genauso ist es mit Amazon etc. pp. Das meinst du. Denen tritt er nicht auf die Füße. Ja? Dass sie das einfach zu sagen, ihr macht hier Umsätze, also zahlt ihr hier auch Steuern. Punkt. Ja. Das wäre halt mal der Ansatz, den die EU finden sollte. Und zwar gemeinsam. Weil was nutzt auch so eine EU, wenn Länder wie Luxemburg oder Irland oder jetzt als neuestes Italien, wo man sich für einen Steuersatz von 100.000 Euro im Jahr freikaufen kann von allem anderen, wenn man Italiener wird. Was nutzt uns das mit der EU, wenn wir diesen Scheißdreck haben? Dieses Blickwerk. Wohlstand für alle. Ja, und das von mir, also bisher hatten wir ja No-Platforming außerhalb der Parlamente praktisch. Und jetzt möchte man mit dieser gleichen Nummer anscheinend auch in den Parlamenten vorgehen. Jetzt wirft also im rot-rot-grün regierten Berlin, wirft eine Grüne der CDU vor, zusammen mit der AfD einen Antrag eingebracht zu haben. Und also nicht nur mit der AfD, sondern auch mit der FDP. Ja. FDP und CDU machen einen großen Fehler, wenn sie mit einer Partei gemeinsame Sache machen, bei der Politiker immer wieder durch unsoziale, menschenverachtende oder gar rassistische Beiträge auffallen. Wenn wir so anfangen, kann es keine Koalitionen mehr geben, weil es ist immer irgendwo einer. Ja? Ich möchte nicht mit jemandem, der Pädophilie mal gut geheißen hat, in einer Koalition sein. Ich möchte nicht mit jemandem, der Steuerhinterzogen hat, in einer Koalition. Ja, nicht mal das. Das ist ja sogar noch auf einem viel kleineren Level. Da geht es ja noch nicht mal um eine Koalition jetzt. Es geht einfach nur um einen Antrag, der irgendwie unterstützt wird. Und das, was da jetzt, also ich sag ja, das zerstört die Demokratie. Das, was da jetzt machen. Eigentlich bei rauskommt, ist eher so amerikanische Verhältnisse halt, ne? Also wir machen einfach aus taktischen Erwägungen, sind wir gegen alles, was unsere Gegner sagen. Wenn die ein Papier rausbringen, hier ein Gesetzesvorhaben machen, was irgendwie Veteranen helfen soll, dann sind wir dagegen, weil das machen die. So, danach machen wir unser eigenes Vorhaben mit dem gleichen Wert, und wenn sie dann dagegen stimmen, dann rennen wir in die Medien und beschweren uns drüber. So diese komische Taktik. Da landen wir dann. Ja, aber also für mich ist, es heißt ja immer, die Demokratie wird gefährdet, bla bla bla, und durch Internetkommentare und so, aber das hier, das ist Demokratiegefährdung. Wenn du einfach einem gewissen Prozentsatz der Bevölkerung sagst, du kannst zwar wählen, aber jedes Mal, wenn deine gewählten Vertreter den Mund aufmachen, hören wir nicht hin. Ja. Ja, es ist ja sogar noch so, das sehe ich jetzt hier gerade, dass das ja gar nicht von der AfD gekommen ist, auch noch. Also die haben das nur mit unterstützt. Also es ist noch nicht mal so, dass die AfD... Das ist so lächerlich, das ist wie im Kindergarten. Ich erwarte von Demokraten in einem Parlament, dass sie sich damit abfinden, dass das Volk das Parlament zusammengestellt hat und dass dann konstruktiv gearbeitet wird. Aber nicht so ein Scheißdreck. Eigentlich müsste man sie irgendwie mit einer Disziplinarklage ranholen und sagen, hier, sie stören die Arbeit des Parlaments mit ihrem Blödsinn. Naja, ihre Fifis sind völlig uninteressant in diesem Zusammenhang. Aber was ist denn jetzt der Blödsinn? Die äußern sich ja hier im Prinzip nur. Also es ist Quatsch, wie sie sich äußern, aber ich meine, was wurde denn da jetzt gestört? Ich sehe in dieser Haltung, die dahinter steht, halt die Störung. Weil dann heißt das ja auch, dass zum Beispiel wahrscheinlich, die haben ja die Mehrheit, Rot-Rot-Grün. Das wird jetzt einfach weggestimmt. Schon mal mit der Prämisse, dass es von der AfD kommt. Und dann entstehen halt so Sachen, wenn das sich durchsetzt, ja, wenn das ein Trend wird, entstehen halt so Sachen, wie du es gerade gesagt hast, dass halt im Endeffekt amerikanische Verhältnisse herrschen. Ja. Und das ist halt, Amerika ist nicht das strahlende Beispiel für Parteidemokratie, finde ich. Nee, absolut nicht, aber es liegt halt auch, ja, es könnte sich auch ändern, ne? Also das Problem ist zwar das System auch teilweise, aber nicht nur. Ne? Und Genauso ist aber es bei stell uns dir halt mal vor, es würde irgendwie dafür reichen, für Schwarz-Gelb zum Beispiel, überraschend. Ja? Und die würden dann sagen, nee, also weil ihr mit den Grünen das zusammen irgendwie unterstützt, das sind ja Pädophile. Und deswegen möchten wir mit, da lehnen wir jetzt jeden Antrag ab, den ihr mit den Grünen zusammen macht. Das, was würde das für ein Medienecho haben? Was würde Schwarz-Grün das für ein... meinst du jetzt? Oder wie? Hm? Du hast gerade Schwarz-Gelb gesagt. Nee, Schwarz-Gelb, sage ich. Schwarz-Gelb und die Grünen sind in der Opposition. Und die schwarz-gelbe Mehrheit sagt, nö, möchten wir nicht, ist von den Grünen. Also nur mal umgekehrt. Ja, ja. Gut, das machen die ja im Prinzip andauernd. also wenn es keine Mehrheit gibt, dann passiert da ja auch nichts. In dem Fall hat es ja jetzt eine Mehrheit gegeben, an der eigentlichen Mehrheit vorbei sozusagen. Und die regen sich jetzt drüber auf, dass man jetzt nicht gesagt hat, die AfD hat gesagt, wir finden das gut und deswegen gab es jetzt eine Mehrheit, also ziehen wir unseren eigenen Antrag zurück oder keine Ahnung wie was. So nach dem Motto. Naja, ich finde es auf jeden Fall keine gute Entwicklung, dass es in den Parlamenten jetzt diesen Unterton auch noch gibt. So. Ja, aber ich meine, gut, die Entwicklung ist jetzt aber auch nicht neu, weil das ist ja quasi seit Einzug der AfD irgendwo hin. Weil es ist ja jetzt so nach dem Motto, ja, es ist irgendwie jetzt unkoscher und darf. Aber deswegen, wenn die Grünen mal auf die eigene Geschichte zurückschauen würden, würden sie sehen, dass sie genauso behandelt worden sind am Anfang. Und ja, da müsste man halt eigentlich Demokrat genug sein, um Gleiches mit Gleichem nicht unbedingt vergelten zu wollen. Aber sie werden es natürlich nicht so sehen, dass es da eine Parallele gibt zwischen ihnen und dieser anderen Partei. Also. Ja, das habe ich irgendwie nicht verstanden. Ja, ich auch nicht. Wo da der Zusammenhang zu Breitbart ist vor allem. Also, ja, den sehen die hier irgendwie. Also, das, wie war das? Adipöse vor dem All-You-Can-Eat-Buffet schauen die Programmmacher auf diesen Constructive Journalism. So Journalismus mit Haltung, oder wie? Ein Adipöser vor dem All-You-Can-Eat-Buffet ist aber irgendwie eine falsche Metapher. wäre vielleicht besser so jemanden, der voll abgemagert ist und gleich so voll sich den Bauch vollschlagen kann. Okay, das zielt darauf ab, dass halt der Journalismus mit Haltung in den falschen Händen halt Schreckliches anrichten kann. Ja, dann ist es ein Constructive Journalism. Und das ein ganz schlechter Fall davon ist, oder was? Ja, dann wisst ihr was? Wie wär's, wenn ihr dann Konkurrenz aufbaut? Ja? Und dann diese Standards dann verfolgt und darf euch sich dann. Ich würde mich nicht wundern, warum einer wie Donald Trump noch kein Verfechter des Constructive Journalism ist. Oder ist er es längst? Jedenfalls erscheint das Portal Breitbart hier ein Paradebeispiel, wenn Journalismus da ein bestimmtes Weltbild zur Grundlage hat. Ja, aber irgendwelche Verkündigungssendungen im öffentlichen Rundfunk, die haben kein bestimmtes Weltbild zugrunde, ne? Überhaupt nicht. Nee. Aber immerhin, das ist ja dann relativ schlau, was da drunter steht. Man legt sich ein eigenes Weltbild zugrunde und behauptet, dass unter Beachtung dieses Prinzips eine bessere Welt entstünde. Legt man sich nun aber journalistisch auf ein ganz bestimmtes Weltbild fest, so muss man automatisch jedes andere ausgrenzen. Und Ausgrenzung, so viel haben wir immerhin gelernt, bedeutet Konflikt, bedeutet Dissens, bedeutet Spaltung der Gesellschaft. Ja. Oder bezogen auf die journalistische Tätigkeit bedeutet es die Verletzung von Neutralitäts- und Chronistenprinzips. Ja. Und die sind dann wieder der Meinung, dass sie sich selber damit nicht meinen, sondern Breitbart. Nee, aber da steht ja auch, nein, das ZDF darf außerhalb von als solchen klar gekennzeichneten Kommentaren nicht politisch Stellung beziehen. Ja, tun sie ja aber. Ja, tun sie, ja. Aber das ist auch wieder Aufgabe der öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist es, SIG, neben der Unterhaltung den Bürger zu informieren über die Welt, wie sie ist und nicht, wie sie sein sollte. Und das kann man am besten gewährleisten, wenn man vehement Stellung bezieht gegen experimentellen, weltverbessernden Journalismus, gegen einen Journalismus, der die Welt, wie sie ist, neu konstruieren möchte, als hätte er jemals das Handwerkszeug dazu gehabt. Sehr guter Schluss eigentlich, muss ich sagen. Ja, aber also, dass sie wieder überhaupt keine Einsicht haben halt. In ihren eigenen Quatsch. Nee, ich glaube schon, dass das an beide Seiten geht. Nö. Also, dass das Nö, nö. das ZDF so geht wie an. Nö, Wie an. das ist hier ZDF, pass auf, dass ihr nicht Breitbart werdet. Das ist das. Ja, dann hat er es nicht verstanden, aber trotzdem ist der, trotzdem ist ja der letzte Satz prima. Was die Presse zu Straftätern schreibt. Ach so, wir gehen wieder einen Schritt weiter in Richtung, irgendwo ist etwas passiert und jemand hat es Genau. getan, aber wir können leider keine Ja. Personenbeschreibung veröffentlichen. Der wunderbare Presserat hat nämlich seine Statuten geändert. Und zwar hieß es da vorher, in der Berichterstattung über Straftaten wird die Zugehörigkeit der Verdächtigen oder Täter zu religiösen, ethnischen oder anderen Minderheiten nur dann erwähnt. Ja, übrigens Männer, ne? Männer kann man immer erwähnen, wenn für das Verständnis des berichtenden Vorgangs ein begründeter Sachbezug besteht. Besonders ist zu beachten, dass die Erwähnung Vorurteile gegenüber Minderheiten schüren könnte. Ja, Moment mal, Vorurteile. Wir haben uns eben die Statistiken angeguckt. Das sind keine Vorurteile. Ja. Also Entschuldigung. das ist auch vollkommen egal, was Minderheit angeht. Das ist so, das macht keinen Sinn. Das ist kein Argument, auf Minderheiten hin zu argumentieren und zu sagen, ja, aber die armen Minderheiten. Wenn jemand das gemacht hat, dann ist vollkommen egal, ob es jetzt eine Minderheit ist oder nicht. Ja. Das sind halt Täter, okay? Und es ist wichtig, die so viele Informationen, die man kennt, preiszugeben. Es ist wichtig, dass man nicht einfach so wild rumspekuliert. Das ist Vor wichtiger, allen ja. Dingen, wenn es jetzt sowas nicht Ja. geben würde, dann könntest du dich halt auch darauf verlassen, wenn jetzt wirklich wenige Berichte irgendwie sind, die in diese Richtung gehen. Also all So. diese Informationen nochmal wird nur dann erwähnt, wenn für das Verständnis des berichteten Vorgangs ein begründbarer Sachbezug besteht. Das ist irgendwie viel schwammiger, als es vorher war. Vorher war Nee, es doch das auch ist voll so vorher. ähnlich. Das ist vorher. Jetzt kommt Ach so, ach nachher. so! Ja, Ach, in das der ist so Berichterstattung über Straftaten arg. ist darauf zu achten, dass die Erwähnung der Zugehörigkeit der Verdächtigen oder Täter zu ethnischen, religiösen und anderen Minderheiten nicht zu einer diskriminierenden Verallgemeinerung individuellen Fehlverhaltens führt. Die Zugehörigkeit soll in der Regel nicht erwähnt werden, es sei denn, es besteht ein begründetes öffentliches Interesse. Besonders ist zu beachten, dass die Erwähnung Vorurteile gegenüber Minderheiten schüren könnte. Okay, gut, dann werden wir einfach so full PC gehen, full political correctness und nur von Menschen in Form von in der dritten Person reden und wenn dann als kohlenstoffbasierte Lebensform. So, fertig, fertig. Dann haben wir einfach so viel Rauschen in den Nachrichten, dass wir nur wissen, wer was gemacht hat, aber Darf nicht ich auch darüber, mit wer das war, wer was gemacht hat. Wasser gefüllte Kohlenstoffsäcke sagen? Oder ist das schon ableistisch? Ich glaube, das ist H2O. Sprechen wir uns doch einfach alle an mit unserer DNA-Signatur, ja? Das sind Das unsere ist cool. Namen. Die könnte man auf den Unterarm tätowieren. Kacke. Ja. Also ich bin dafür, dass man alle Schlechte auf diesem Planeten einfach nur noch Mann nennt. Ja, man kann das machen. Haha. Mann hat Fehler gemacht. Deswegen geht Man es hat allen Fehler gemacht. schlechter. Mann hat Mann gemacht. Man will es nicht zugeben. Die Ja. Zugehörigkeit soll in der Regel nicht erwähnt werden, es sei denn, es besteht ein begründetes öffentliches Interesse. Besonders ist zu beachten, dass die Erwähnung. Was ist denn ein besonderes öffentliches? Wenn jetzt so viele Marokkaner irgendwie in Nordrhein-Westfalen beim Taschendiebstahl dabei sind, sollte ich das nicht wissen, bevor ich nach Köln fahre. Nein, es geht darum, dass du wahrscheinlich einfach, also dass sie hier in der Regulierung jetzt so eine Wenn-Bedingung Einzelfall, einbauen und es XY dann, Einzelfall. genau, und dann können sie ja eigentlich immer alles darauf schieben und sagen, ja, das ist nicht Grund genug. Das ist nicht Grund Es sind genug. einfach Dann können wir Arschlöcher. eigentlich nur darauf hoffen, dass die Polizei keinen Maulkorb kriegt Nee, als das ist ja jetzt nur die nächstes. Presse im Prinzip. Und auch da, das ist ja auch eine Selbstregulierung in Deutschland. Das ist ja halt nicht so wie die SPJ. Das ist ja in Deutschland so, dass die Industrie diese Selbstregulierung macht. Also quasi die Verlagshäuser In und der nicht die Berichterstattung über Straftaten Journalisten. ist doch zu. Oh mein Ja. Gott. Also die Zugehörigkeit der Verdächtigen oder Täter zu ethnischen, religiösen oder anderen Minderheiten nicht zu einer diskriminierenden Verallgemeinung individueller Fehlverhaltens führt. Ich meine, es geht darum, dass man Muster herstellt, okay? Es wird keine Verallgemeinerung passieren, wenn man nicht explizit sagt, dass alle Leute, die dieser Gruppe angehören, diese Sachen tun werden, okay? Nee, das ist ja gerade das Ding, das reicht denen ja schon. Also die wollen das halt, die meinen halt eben so nach dem Motto, ja, es ist ja alles nur Verwirrte und so, ne, wie man das immer liest. Und das hat nichts mit dem Islam zu tun und so weiter. Und das ist die Art und Weise, wie du das halt dann in, also neue deutsche Medienmacher, deren Wörterbuch erinnere ich dich nur dran. Das war ja auch schon so ein Ding, von wegen, wir müssen die Sprache ändern, damit wir halt irgendwie hier den Krieg gegen rechts gewinnen in Deutschland. Und so geht das da jetzt auch wieder weiter. So nach dem Motto, ja, wir müssen das komplett tabuisieren. Es ist noch nicht tabuisiert genug. Wir müssen dann noch mehr machen, weil damit dann jeder hinterher so auf der andere Teilzeit nur mal irgendwie landet und zu allem Schlechten dann nur noch sagen kann, Arschlöcher, es sind Arschlöcher, einfach sind halt Arschlöcher. So Arschlöcher gibt's überall. Und, ne? Also, warte mal, damit ich das wirklich jetzt richtig verstehe, okay? Was die hier machen, meinen mit Ethnie und Religion des Täters zum Beispiel, also solche Faktoren, ja, werden nicht erwähnt, weil sie an sich selbst betrachtet nicht signifikant genug sind. Dass, ja, so sehen die das, ja. So, ja, das ist die erste Aussage. Dann ist die zweite Aussage aus der ersten teilweise abgeleitet, zu sagen, dass man ja verhindern möchte, dass Leute ein falsches Bild von einer Minderheit, einer potenziellen Minderheit haben. Ja, aber das widerspricht sich jetzt schon. Du hast angenommen, dass diese Faktoren keine Auswirkung haben oder eine nicht signifikante haben. Dann aber sagst du, sie können eine signifikante Auswirkung haben. Dann aber wiederum im dritten Schluss sagst du, dass sie so signifikant sind, dass man sie nicht sagen sollte. Das macht keinen Sinn. Naja, es macht halt schon Sinn, wenn man halt die Denke von denen kennt. Und ich meine, wir haben das ja jetzt schon seit ein paar Monaten. Also, wenn du irgendeine andere Teilzeit oder sowas zuhörst, dann merkst du ja, in welche Richtung. Nur weil die das sagen, okay? Ich sag ihr nicht, ich schreibe dir nicht ab, dass man das nicht sagen kann. Also, dass man nicht körperlich in der Lage ist, die Buchstaben aneinander zu reihen, ja, dass man diese Worte hat und so. Ich meine, damit das es intern selbst von logischen Aussagen her so kognitive Dissonanz halt als Prämisse annimmt, als oberste Annahme braucht, ja, damit man da überhaupt nicht aufhört zu lesen und sich mal fragt, was denn da eigentlich vor sich geht, links und rechts vom Komma. Das ist ja unmöglich. Ja, also ich wollte dazu noch beisteuern, es gab ja letzte Woche auch diesen Anschlag in London. Und der Spiegel hat dann irgendwie zwei Tage später Titel irgendwie Täter von London, 52-jähriger Brite. Ja. Im ersten Paragraph stand dann halt ein Mann aus den Midlands. Und dann kam der Name Khalid Mansour. Ja, das ist ein sehr englischer Name, sehr britisch. Ja, aber das geht den Leuten doch auf den Sack, verstehen die das nicht? Ja. Wenn du das jetzt noch weiter per Presserat aus den Sachen rausdrückst und die Leute halt auch erst auf der Polizeimeldung nachgucken müssen, dass zwei Männer, die aneinander geraten sind, vielleicht in ihrer Stadt mit Messern, dass das halt keine Deutschen waren. Das wird die Leute nur noch weiter, wenn, in die rechte Ecke treiben. Die Leute sollen ja eigentlich darüber informiert sein, was in der Welt so vor sich geht. Das ist ja die Aufgabe von Medien, von Presse, ja, die Leute zu informieren. Ja. Und nicht die Welt durch das Auslassen von wichtiger Information, ja, die halt schon dazugehört, ja, ein falsches Bild von der Welt zu geben. Dann stell dir mal vor, die reden hier nicht über Minderheiten, sondern über Bezirke. Ja? Und dann darf man nichts Negatives über Bezirke sagen, weil es ja so sein könnte, dass die Leute dann wirklich nicht mehr in diese Bezirke reingehen. Ja? Die sind gefährlich, okay? Es gibt da ein Muster, es gibt da ein Problem. Und wenn man das nicht öffentlich macht, wenn man das nicht irgendwie benennt, ja, dann werden da potenziell Leute dabei draufgehen, okay? So, und sind schon draufgegangen. Ja, sind schon draufgegangen und werden es halt immer weiter und weiter. So, das ist schon eine wirkliche zu allgemein. Das ist schon, sagen wir es so, das ist eine Verallgemeinerung von Verdächtigen und das ist schon gefährlich. Wenn eine Verallgemeinerung an sich ja hier alleine schon durch diesen paar Sätze hier als gefährlich dargestellt wird, dann ist das auch gefährlich zu verallgemeinern, wenn es um die Verdächtigen geht, ja, und dann Sachen rauszulassen. So, nee, die sind Täter. Die haben schon was falsch gemacht. Genau. Mein Pfeil auch. Apropos ja. Täter. Ja. Das sind die Vertreter vom Juristinnenbund. Unter anderem. Die Vertreter vom Juristinnenbund. Nicht die Vertreterinnen. Und nee, ich gender die jetzt mal. unter anderem bekannt für ihre Lobbyarbeit zur Reform des Sexualstrafrechts. Und das umfassende Forderungen, das hört sich schon prima an. Wir haben umfassende Forderungen. Wenn man sich jetzt mal anguckt, wie wunderbar glücklich diese Leute hier aussehen, dann... Da hätte man Thomas Fischer mal vorbeischicken sollen. Na, also das sind die zufriedenen Gesichter der Juristinnen. Mit ihren umfassenden, ich finde es ja toll, dass jeder so eine eigene Wasserflasche hat und einen Namen. Original wie aus einem Loriot. Frau Meier-Wehage, Frau Professor Dr. Wersig, Professor Dr. Pfarrer und Frau Eckhardt-Höfer. Die Qualität ist da ein bisschen kacke vom Foto, vom Text, so, aber Meier-Wehage ist Zivil-, Familien- und Erbrecht, Recht anderer Lebensgemeinschaften, okay. Dann Professor Dr. Wersig ist Recht, beschäftigt sich mit Recht der sozialen Sicherung, Familienlastenausgleich. Familienlastenausgleich, okay. Die hat einfach nur einen Künstlernamen, die heißt einfach Pisal. Ich glaube, Arbeitsgleichstellungs- und Wirtschaftsrecht macht die Frau Professor Dr. Pfarr. Was haben wir da hinten noch? Verfassungsrecht. Öffentliche Arbeit, glaube ich, Gleichstellung in der öffentlichen, bla. Also, das sind umfassende Forderungen. Ja. Also, ich sage jetzt nicht, dass sie das sind, weißt du, weil no true feminist und so, aber doch, true feminist. Haben schon bestimmt feministische Veranlagungen. Definitiv. Also, wie gesagt, die waren ganz vorne mit dabei, als es um die Reform des Sexualstrafrechts ging. Und das habe ich jetzt hier auch nochmal abschließend. Dieses hier von der Süddeutschen. Und zwar ein unheimlicher Verdacht. Und dann geht es hier darum, Angeklagte in Vergewaltigungsprozessen kommen überproportional häufig mit einem Freispruch davon. Sowas aber auch. Und ein Kriminologe vermutet, das liege an der gewachsenen Sensibilität für das Thema, ja, durch unsere Medien, unsere wunderbaren und so, und unsere Politiker. Das heißt, zwar hat das Bemühen der Justiz zugenommen, Angeklagte in Vergewaltigungsprozessen zu verurteilen. Also was in diesem Artikel hier später noch drinsteht, ist halt eben, dass generell die Fälle, die vom Richter landen, auf jeden Fall gestiegen sind, weil sie sich halt da nicht mehr, weil sie es halt irgendwie ernster nehmen, jetzt meint dieser Kriminologe. Aber das ändert halt nichts an der Tatsache, dass die Beweislage so dünn ist, dass die Richter und Angeklagten am Ende freisprechen müssen. Ja, sowas aber auch. Also ist noch einiges zu tun für die Damen. Ey, da hilft nur eine Pflicht-GoPro für alle Frauen. Genau. Das sind die am Kopf geschnallt und dann... Nee, achso, willst du jetzt Frauen sagen, was sie da für GoPros zu tragen haben? Ja. Ich bin dafür, dass die Männer die tragen. Einfach damit die Beweise ja besser anzusehen sind. Und wenn eine Frau halt so in eine Gewichtsklasse eintritt, die halt so höher ist vom BMI, ja, dann Body Mass Index Ding, dann bekommt sie anstatt eine GoPro eine Dashcam. Sie damit laufen so. Ja, vor allen Dingen, ich meine, du musst doch wissen, welchen Gesichtsausdruck die Dame hatte und ob die auch dabei war. Also musst du die doch filmen. Die sind alle glücklich, okay? Ich meine, das ist toll, ja. Ideologien sind toll, ja. Sie befreien den Geist und ja. Aber wir könnten doch alle einfach so jedem so ein RFID-Chip unter ein Dings machen, unter die Haut irgendwo. Und wenn du dann jemanden vergewaltigst, dann ist da ja ein ganz klarer elektronischer Fingerabdruck da. Abel, ich höre dir trapsen. Ja, das ist, was ist da los? Das ist so direkt etwas, was Abel sagen würde, ja. Ich bin für Chippung, ja, für Verchippung von Leuten. Ja, ja, aber das ist doch, das ist, dann ist das Problem aber doch gelöst. Ja. Würdest du dich wirklich chippen lassen, Dao? Würdest du dich chippen lassen? Nö. Na, also. Also wenn mich jemand fragt, ob ich mein Bewusstsein in den Rechner hochladen würde, das wäre was anderes. Aber chippen ist doch doof. Ja, Freispruch ist jedenfalls eine ambivalente Angelegenheit. Ach was. Ja. Und dann hat der Herr hier vor allen Dingen auch darauf geachtet, Leute, die Feibel. In Untersuchungshaft gekommen sind, da gibt es dann hier später noch dazu eine Statistik, wie, welche Leute da irgendwie in Untersuchungshaft kommen sind, wohl auch dann eher die, die arbeitslos sind und so. Da ein Viertel der Leute wird freigesprochen. Ja, wenn man das mal vergleicht mit, dass es ja durchaus Leute gibt, die sagen, dass 80% der Anzeigen falsch sind, dann ist ein Viertel Freisprüche ja auch furchtbar. Also wenn man dieser Dunkelziffer glaubt, die genauso gut ist wie alle anderen Dunkelziffern. Und dass sie überhaupt meinen, das könnte ein Beleg für eine männerdominierte und frauenfeindliche Justiz sein. Ja, aber ich meine, man könnte das Pferd ja auch von der anderen Seite aufzäumen, bei den vielen aufgedeckten Falschanzeigen in letzter Zeit. Cheetah Lisa und hier Rolling Stone und Mattress Girl und ja, was glaub, nicht sonst anderes. Also Gina Lisa wird man vielleicht kennen in Deutschland, aber bei Rolling Stone und Mattress Girl hört es doch wahrscheinlich schon wieder auf. Kachelmann. Also das sind ja auch Freisprüche. Das will ich nur sagen. Ne? Ja. Ja, also das ist auf jeden Fall der Gist hier von dem Artikel. Und wie viele von den Freisprüchen sind, weil jemand was zurückgezogen hat? Das gibt es ja auch. Ja, Leute, stand hier auch. Jemanden gerade erst anzeigen, hin und her und dann. Tja, steht ja einfach so. Oder weil es eben doch keine Vergewaltigung war, sondern einvernehmlicher Sex. Punkt. Wie, sowas gibt es? Sowas gibt es? Ja, Menschen machen Fehler? Okay, Zeit für die Abmoderation. Ja. Oder soll ich nochmal auf Wahlergebnissen gucken kurz? Oh ja, genau, gucken wir doch nochmal was. Aktuell im Saarland passiert es dem bevölkerungsreichsten und flächengrößten Bundesland in Deutschland mit der höchsten Bedeutung, was Wirtschaftsmacht und... Ach nee, Moment. Da habe ich meine Notizen durcheinander gebracht. Ja, das Saarland. Oskar Lafontaine, Hochburg der Linken dadurch. Und ja... Politisch halt nicht ganz so wichtig, auch wenn immer wieder wichtige Politiker aus dem Saarland kamen, wie Erich Honecker, Oskar Lafontaine. Und nicht zuletzt Heiko Maas, der es da dreimal irgendwie versucht hat, Ministerpräsident zu werden, aber irgendwie ist ihm das nie ganz gelungen. So, Butter bei die Fische. Boah, die CDU, 5% zulegen. Wo ist der Schulzzug hingefahren? Ins Nirgendwo. Oder was? Es fährt dein Schulz ins Nirgendwo. Tja, und die Piraten waren da tatsächlich mal im Landtag. Die Piraten haben praktisch den Platz mit der AfD getauscht. Ne? Ja. Kann man mal Und guck mal, die Linken trotz 3% Verlust immer noch bei 13. Ich denke mal, das wird sich wahrscheinlich in Nordrhein-Westfalen wiederholen. Also da war die Piratenpartei auch im Landtag. Das war ja... Ja, die Grünen, ne? Traurig. Traurig, traurig. Ich hoffe, sie verschwinden in der Bedeutungslosigkeit. Und die FDP hat zugelegt, aber es hat nicht gereicht. Genau, Feigl. Die AfD ist einstellig, das hast du richtig gesehen. Ja. Tja. Also Zugewinne für die CDU kann ich mir nicht mehr erklären. Aber und ich kenne die dann. Naja, gut, die vielleicht nicht. Dadurch, dass sie jetzt halt diese klare Kante-Nummer fahren, das glauben vielleicht wirklich einfach Leute. Also die haben ja auch den Schulz geglaubt. Ja, keine weiß Ahnung. Nicht, ob die dem das geglaubt haben. Das sieht ja jetzt auch nicht so aus, als hätte das jetzt viel gebracht. Ja, aber das sieht dann ja nach großer Koalition aus, würde ich sagen, mit Mini-Opposition. Das wird ja dann wieder lustig. Können sich die AfD und die Linke in der Opposition zanken? Oder die CDU schafft es, gemeinsam mit der Linken aufzubauen. Das wird natürlich auch super spannend. Tja, jetzt wären die Piraten interessant. Aber jetzt sind sie nicht da. Tja. Ja, Feigl meinte, ich soll mal den Kopfhörer abziehen und mich mit ihm beschäftigen. Hörst du wohl mal auf zu schreien? Feigl. Ja, machen wir das wohl mal. Ne? Genau. Ja, das waren die Weltraumaffen vom 26. März. Ja. Dem Tag, an dem Ferrari das Auftaktrennen der Formel-1-Weltmeisterschaft gewonnen hat. Lass mich das auch nochmal sagen. Ich war der Marsaffe. Neben mir saß der Caps Lock. Und ich war das Opfer. 0,5% Russen-Opferanteil. Macht's gut, bis nächsten Sonntag. Ja, tschüss. Ciao.